Finanzkrisen sind keine Naturkatastrophen, sondern von Menschen verschuldet. Verzockt, alles verzockt. Billionen verzockt. Billionen wurden in der globalen Wirtschaftskrise vernichtet. Millionen Menschen verloren ihre Häuser, ihre Jobs und ihre Ersparnisse. Okay, immer noch fragen sich die Menschen überall auf der Welt, was ist da zum Teufel eigentlich passiert? Ich sag's Ihnen, egal wo, London, Hongkong, in den deutschen Landeshauptstädten, an der Wall Street, Hamburg, Stuttgart, überall haben Vorstände und Investmentmanager schlicht das Geld einfach verzockt. Und zur Belohnung haben sie sich selber Boni in Millionenhöhe ausgezahlt. Ja, sie wollen es nicht glauben, aber es ist so. So banal und verstunken und klein ist die Realität. Diese Halbgötter der Hochfinanz sind einfach nur Zocker. Wie konnte es dazu kommen? Wie können Leute so etwas tun, werden sie fragen. Weil sie mit dem Geld anderer Geschäfte betreiben, die vor allem sie selbst reich machen und dabei unkalkulierbare Risiken eingingen. Eben, weil es nicht ihr eigenes Geld war. Verstehen Sie das verdammt nochmal? Sie wollen jetzt die Verantwortlichen verhaften und verurteilen lassen. Sie wollen, dass sie Büßen und Schadensersatz leisten. Auf den Fahndungszetteln der Ermittler stehen hunderte, tausende Namen großer und kleiner Finanzmanager. Und eine zentrale Frage, wer ist schuld an dem Debakel? Banker aus Amerika, England, Deutschland sowie etlichen anderen Ländern stehen unter Verdacht. Jawohl. Die Ermittlungen erstrecken sich von Frankfurt am Main und Zürich bis Madrid, Hongkong und Tokio. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da wird nichts bei rauskommen. Werfen wir nur einen kleinen Blick nach Deutschland. Da ist die sogenannte Bayern-LB. Es geht um Milliardenabschreibungen. Es geht um dubiose Käufe, zum Beispiel der österreichischen Hypo Group Alpe Adria. Dann gibt es sowas wie die HSH Nordbank. Ja, da läuft schon einiges an Strafanzeigen. Beamte des Landeskriminalamts sichten noch das Material, das beschlagnahmt. Staatsanwälte sind im Einsatz. Untersuchungsausschüsse der Bundeswehr, Hamburg, Schleswig-Holstein sind seit Monaten aktiv. Hypo Real Estate, HRA, eine reine Spekulationsklitsche, hat eine Tochter, die heißt Depfer, in Irland. Zahlungsschwierigkeiten. Nun klagen mehrere Fondsgesellschaften zivilrechtlich gegen die Bank, für die der Staat mit rund 100 Milliarden Euro ins Risiko gehen muss. 100 Milliarden Euro für Zocker! Das sind nur ein paar Fälle, meine Damen und Herren. Ein paar mickrige, kleine, miese Fälle. Finanzkrisen sind keine Naturkatastrophen, sondern von Menschen verschuldet. Pleiten, Zusammenbruch, Zerrüttung der Staatsfinanzen, Zerfall der Aktienkurse. Vielleicht verstehen Sie es so. Die Ramschpapiere aus der Wall Street sind für eine gesunde Aktie ungefähr das, was faules, von Maden zerfressenes Gammelfleisch gegenüber einem saftigen Steak ist. Nur, dass im Gegensatz zu den Essern 98% der Investoren beides nicht auseinanderhalten. Leute, die Welt regiert, ich kann es Ihnen sagen, das sind drei Namen, drei Investmentbanker. Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Morgan Stanley. So heißt das Gesindel. Verkehrte Welt. Es wird abkassiert statt abgerechnet, belohnt statt bestraft. In den USA wie in Deutschland. Ich nenne mal ein paar Namen. Georg Funke, Werner Schmidt, Siegfried Jaschinski, Stefan Ortseifen, Herbert Süß. Diese ganzen Galgenvögel stehen unter dem Verdacht. Beziehungsweise man weiß es, aber man kann es nicht nur eins raten. Nehmen Sie eine Maschinenpistole, Untreue, Veruntreuung, Unterschlagung. Bilanzfälschung, Fälschung, illegale Währung, Verletzung der Aufsichtspflicht, Manipulierung der Börse. Wenn eine Gruppe von Banken hunderte Milliarden Dollar an Boni dafür kassiert, dass sie weltweit Billionen Dollar an Vermögen und 100 Millionen Arbeitsplätze vernichten, dann gibt es dafür nur eine Bezeichnung: kriminell. Das ist kein Zitat von mir, sondern ein Zitat des Wall Street Experten und Ex-Goldman Sachs Banker John Talbot. Wir fragen uns, warum das FBI nicht die Türen bei den Banken eintritt und Computer beschlagnahmt, um damit die E-Mails zu sichern, die ganz bestimmt die Chefetage belasten. Verdunkelung. Millionen Menschen verloren ihre Häuser, ihre Jobs und ihre Ersparnisse. JP Morgan Chase und Morgan Mafia-Staat. Täter und Wächter sind identisch. Goldman Sachs. Einfach verzockt. Berlin Cabaret. Historia canalla de una institución cultural alemana. Hasta el mismo Bertolt Brecht se rindió a la frivolidad cabaretera berlinesa, componiendo pequeñas piezas paródicas para el Chat Noir de Berlín, erigido en 1907 por Nelson, a imagen y semejanza del archiconocido cabaret francés. Lo que comenzaron siendo pequeños lugares de reunión para intelectuales a principio del siglo, no tardaron en convertirse en los años 20 en salas en las que se exhibía una mezcla variada de comedia del absurdo y parodia salpicada de procacidad. Si el sexo estaba en el aire, no es menos cierto que también lo estaba el talento. Josephine Baker hacía bailar su falda de plátanos y sus pechos desnudos, al tiempo que el cine mudo daba sus últimos estertores. Los directores de escena y de cine buscaban nuevos talentos entre las chicas de estas operetas medio improvisadas y picantes. Marlene Dietrich no fue la única estrella nacida del arrabal berlinés cabaretero. Si el cine necesitaba voz, pero también necesitaba música. La ciudad reventaba como un adolescente en plena efervescencia carnal. Los agentes de las actrices eran al mismo tiempo sus chulos. Las prostitutas de lujo se alojaban en los suntuosos apartamentos del Bavarian Quarter y el propio Pabst, durante el rodaje de La Caja de Pandora, organizó una orgía en el Hotel Eden con la mitad de las famosas londinenses chicas de las largas piernas Tila Girls. Glamour, procacidad ramplona, ansia de alegría, bonanza económica, y más aún con el recuerdo bien fresco de la devaluación del marco tras la guerra. En 1922, la infraestructura urbana berlinesa inaugura su tranvía, se abre el aeropuerto Tempelhof, y en la calle, con nocturnidad y alevosía, ya nadie es el que era. Schall und Rauch, ruido y humo, como excelentemente recreó Bob Fosse en su inolvidable cabaret, el Kit Kat Club, todos buscan algo. Actrices internacionales varadas en promesas de productoras terminarán sus días en esas pequeñas salas con la esperanza de que el orondo señor que les mete mano, entre bambalinas, sea de verdad el productor que asegura ser. Pero es tiempo sobre todo de música. En sus memorias, Ernst Lubitsch reconoce haber sido educado musical y sentimentalmente por el cabaret de Berlín de aquellos años felices 20. En una emocionante descripción de la ciudad, describe el impacto popular de aquellas canciones compuestas medio subversivamente que se filtraban desde la noche a la vida callejera y diurna. Uno caminaba por la Ackerstraße y descubría que el elegante caballero que caminaba junto a él estaba silbando «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt». «Estoy preparado para el amor desde la cabeza a los pies». Y de inmediato sabía que aquel señor tieso, como una regla de modista, había estado la noche anterior ahogado en champán y con una chica en cada pierna en el Tingle Tangle Theater. De la suburbial vida cabaretera que no era en realidad más que una versión subterránea de la bollante y multitudinaria vida teatral alemana, dan el salto a la fama no pocos directores y actrices cuyos epítomes son sin duda Lubitsch y Dietrich, pero también compositores como Rudolf Nelson o el propio Friedrich Holländer, quien compuso, entre otras cosas, la banda sonora del Ángel Azul de Joseph von Sternberg, con una Merlene que no podía creer su buena suerte. Pero también Ralph Bonatsky, alumno nada menos que de Jeworak, en sus versiones para todos los públicos en el teatro Großes Schauspielhaus, o Werner Richard Heimann, compositor de las bandas sonoras de Fausto, de Murnau, o Los espías de Fritz Lang, y de alguna película menor de Lubitsch, y de quien las malas lenguas cuentan que hizo temblar las piernas de la siempre impasible Greta Garbo. En 1933, con la llegada nacionalsocialista al poder, la época del cabaret murió de forma tan abrupta como violenta. La crítica, no digamos ya la parodia, fue convenientemente castigada. La inmensa mayoría de los compositores y empresarios eran judíos y murieron en campos de concentración o se vieron obligados a emprender el exilio, muchos de ellos a Estados Unidos, donde trataron, casi siempre infructuosamente, de reconstruir los espacios que les habían dado fama y dinero. La alegría y la parodia, el desencanto y la extraña magia de la noche que confundía e igualaba en el antro al caballero con el marchante y les hacía silbar las mismas melodías durante el día, dejaron de ser posibles. Hay una constante en el advenimiento de todas las tiranías y de todos los regímenes autoritarios, la ansiedad del dictador por acabar con la risa. Un hombre sobre el que se ríe es siempre un hombre sobre el que se triunfa. Quien entra en un cabaret lo sabe. Os he leído un artículo aparecido en La Vanguardia en mayo de 2008, Historia canalla de una institución cultural alemana, Berlín Cabaret. El artículo fue escrito por Andrés Barba. Ακούτε την δεύτερη ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandland. Ich lese ein Kapitel aus dem Buch Die verblödete Republik von Thomas Wiczorek. Wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen. Erklärtes Ziel und Voraussetzung demokratischer Gesellschaften ist der mündige Bürger. Dies wäre auch durchaus erreichbar angesichts der Möglichkeiten der Informationsgesellschaft. In Wahrheit allerdings werden einige wenige immer klüger, bedrücken viele aber anscheinend immer dümmer. Dahinter steckt System, denn buchstäblich zur Existenzfrage wird die Verblödung in parlamentarischen Demokratien, da hier das Volk seine Vertreter frei wählt und damit die Regierung und die Gesellschaftsordnung formal frei bestimmt. Dieser Sachzwang gilt verstärkt angesichts der nationalen und globalen Verschärfung der sozialen Gegensätze. Die Arm-Reich-Schere öffnet sich immer mehr und bloßer Kapitalbesitz bringt mehr ein als ehrliche Arbeit. Man stelle sich nun einmal vor, die Normalbürger wüssten Bescheid über die Fakten und Hintergründe von Armut und Reichtum, Weltwirtschaftsordnung, Konzernpolitik in der dritten Welt, wirtschaftlichen Verflechtungen und Korruption, ganz zu schweigen von den ökonomischen, politischen und philosophischen Theorien und ihren Folgen. Wäre unter diesen Umständen eine mit beeinflussbaren Stümpern durchsetzte politische Klasse überhaupt vorstellbar? Würden informierte, also wirklich mündige Bürger, nicht so manchen Politiker sofort als ungeeignet enttarnen und ihr eigenes Urteil über die Gesellschaft sprechen? Könnten manche hanebüchenen Projekte überhaupt umgesetzt werden, wenn wirklich entscheidungsfähige Bürger darüber urteilten und, sei es auch nur per Wahlen, mitentschieden? Deshalb ist Verblödung unausgesprochenes oberstes Staatsziel. Und dies betrifft beileibe nicht nur die intellektuell-kulturelle Kelleretage. Wer kennt zum Beispiel die Unterschiede zwischen Ordo und Neoliberalismus, zwischen Keynesianismus, Monetarismus oder Marxismus? Stattdessen wird plattester Marktradikalismus, allen bisherigen praktischen Erfahrungen zum Trotz, als Heilsbringerreligion etabliert. Der Markt wird zum neuen Gott, zur unbegreiflichen höheren Macht. Selbst der Neoliberalismus-Miterfinder Friedrich August von Hayek sagt unumwunden, sein System funktioniere nur, wenn die Menschen blind an die Marktgesetze glaubten und keine dummen Fragen stellten. Kann aber jemand ohne zumindest oberflächliche Kenntnis dieser Probleme die richtige Partei wählen, geschweige denn die Gesellschaft mitgestalten? Damit diese Unwissenheit möglichst ewig fortbesteht, wird sie auf allen Ebenen bewusst angestrebt und gefördert. So halten viele Bürger die Forderungen weniger Staat, mehr Privatisierung, Lohnnebenkosten runter, weniger Staatsschulden, blindgläubig für alternativlose Sachzwänge. Kaum einem ist bewusst, dass es sich um speziell eigennützige Ziele der Vermögenden handelt, die von der Werbeagentur Scholz & Friends im Auftrag der Arbeitgeberorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, INSM, formuliert wurden und auf vielerlei Wegen in die sogenannten unabhängigen Medien lanciert werden, nicht ohne Wirkung. Selbst sozial- und sozialstaatlich eingestellte Bürger vergessen, dass der Staat laut Grundgesetz ihr Staat ist, der die Kernbereiche wie innere und äußere Sicherheit, Kommunikation, Energieversorgung, Wohnen, Staatsfinanzen, Ausbildung, menschenwürdiges Aufwachsen und Altern für alle Bürger zu garantieren hat. Steuern also kein Ausnehmen der Bürger sind, sondern der Beitrag zur Finanzierung der gesetzlichen Pflichten des Sozialstaates. Lohnnebenkosten nichts anderes sind als der sozialstaatliche Beitrag des Arbeitgebers zur sozialen Absicherung der Arbeitnehmer. Die Globalisierung kein Naturgesetz, sondern simples Menschenwerk ist. Chancengleichheit ohne Sozialstaat dasselbe bedeutet wie die faire Chance von 1000 Leuten im Kampf um einen einzigen Job oder die Chance aller Lotteriespieler auf den Jackpot. Eine marktradikale Gesellschaft also zwangsläufig immer eine Handvoll Gewinner produziert, wohingegen der Rest mehr oder minder leer ausgeht. Unter dem Deckmantel der Eigenverantwortung der Eltern sieht man der zunehmenden geistigen und sozialen Verwahrlosung seit Jahrzehnten mit geheucheltem Entsetzen tatenlos zu. Frei nach dem Motto: Es kann ja keiner ahnen, dass Alkoholiker vom Kindergeld Schnaps statt Spielzeug kaufen. Die Folge sind schulunfähige Sechsjährige. Im Schulsystem setzt sich dies fort. Frühzeitig wird über die Bildung und damit über die spätere Schichtzugehörigkeit entschieden. Und auch dies weniger nach Leistung als nach sozialer Herkunft. Bezeichnend ist auch die im Vergleich etwa zu Frankreich und Skandinavien beschämend geringe Verbreitung der Ganztagsschule. PISA ist nur die zwangsläufige Folge. Junge Menschen, die oft selbst für eine Lehre untauglich sind und deren Leben in Hartz-IV-Armut vorgezeichnet ist. Die Grenze verläuft hier lediglich dort, wo den Unternehmern die tauglichen Arbeitskräfte fehlen. Typisch auch die Integration. Klassen mit 80% Immigrantenkinder fallen nicht vom Himmel, sondern werden anscheinend bewusst gebildet. Dass es auch anders ginge, zeigen die ebenfalls seit Jahrzehnten bekannten Beispiele anderer westlicher Staaten. Auch vor der Ausbildung von Führungskräften macht die Verblödung nicht Halt. Wirtschaftsprofessor Rudolf Hickel bezeichnet heutige BWL-Absolventen als, Zitat, Fuzzis und Systemzwerge. Der US-Ökonom Robert Kuttner sieht gar eine Generation von graduierten Idioten heranwachsen, die über eine Reihe von Techniken verfügen, aber nichts von Ökonomie verstehen. Um die Idealvorstellung vom unpolitischen Fachidioten abzusichern, wird das frühere Vordiplom jetzt Bachelor genannt und so ein kritikloses Schmalspurstudium ermöglicht. Die Geisteswissenschaften werden pauschal als brotlose Kunst verspottet und selbst hier setzen sich im Zuge der Eigenverantwortung zusehends Wissenschaftler durch, die Drittmittel einwerben, also von der Industrie gesponsert sind. Auch in seriösen Medien, besonders in ARD und ZDF, wird das neoliberale Weltbild als sachliche Information verpackt. So werden die Abbauer des Sozialstaates als Reformer und die Kritiker als Blockierer bezeichnet. In Talkshows sowieso, aber auch in Nachrichtensendungen wie Heute Journal oder Tagesthemen werden INSM-Vertreter als unabhängige Wissenschaftler und renommierte Experten ausgegeben. Gleichzeitig wird durch Befragung einzelner Betroffener Bürgerbeteiligung vorgegaukelt. Sogar scheinbar unpolitische Unterhaltung auf Primatenniveau, wie etwa die Superstar- und Topmodell-Wettbewerbe, verbreiten neoliberale Gedanken. Anfangs Tausende, später nur noch einige Auserwählte kämpfen erbittert jeder gegen jeden, denn nur einer kann gewinnen. Die anderen werden von der Jury verhöhnt, beschimpft und rundum in der Menschenwürde verletzt. In Daily Soaps und Komödien wird das alte Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär aufgewärmt. Im Handumdrehen machen junge dynamische Aufsteiger Karriere als Firmenchefin, Börsengenie, Modeschöpferin oder Arzt. Den perspektivlosen Jugendlichen vor der Glotze wird vermittelt, dass alles möglich ist und sie Versager sind, wenn sie nicht einmal eine Lehrstelle ergattern können. Unbedingt notwendig für herrschende Minderheiten sind Feindbilder. Läuft eine Regierung Gefahr, von der eigenen Bevölkerungsmehrheit gestürzt zu werden, so lenkt sie den Volkszorn auf den äußeren Feind. Aktuell sind das die islamistischen Terroristen. Gleichzeitig wird das Teil- und Herrsche-Prinzip angewandt, denn für die Reichen verheerend wäre ein, inzwischen selbst von seriösen Wissenschaftlern wie Peter Glotz und Franz Walter für möglich gehaltener, Aufstand der Bevölkerung. Gold wert sind daher Fronten wie Alte gegen Junge, Frauen gegen Männer, Raucher gegen Nichtraucher, Karriereweiber gegen Hausfrauen, Jobinhaber gegen Arbeitslose, Dicke gegen Dünne oder Lehrlinge gegen Studenten. Deutlich wurde der Verblödungscharakter im Wahlkampf 2006, als Alice Schwarzer die Frau Merkel unterstützte. Motto: Besser den Kündigungsschutz durch eine Frau verlieren, als durch einen Mann behalten. Ein besonders wichtiges Feindbild sind in diesem Zusammenhang die Unterschichten. Gezielt werden exotische Einzelfälle bekennender Faulpelze und extrem Verwahrloster als typisch für die Arbeitslosen hingestellt. Angst essen Seele auf, weiß man nicht erst seit Rainer Werner Fassbinders Kultfilm. Da sie auch den Verstand ausschaltet, ist Panikmache ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von Politik. Bestes Beispiel war Wolfgang Schäubles missglücktes Hysterieschüren zur WM 2006. Auffällig ist die Zahl der in letzter Sekunde verhinderten Attentate. Sogar die Polizei warnt schon vor Panikmache. Aber nicht nur Ausländer, auch Kidnapper, Raubmörder, Sittenstrolche werden zur Mammutgefahr aufgeblasen. Vor allem älteren Menschen und simplen Gemütern soll trotz rückläufiger Verbrechensstatistik suggeriert werden, hinter jeder Straßenecke lauere das Unheil. Umfragen zeigen, dass sich verängstigte Bürger mehr Schnüffel- und Polizeistaat gefallen lassen. Durch Panem et Circenses, Brot und Spiele, wollten schon die alten Römer das Volk zufriedenstellen und vor allem von der Politik fernhalten. Es ist das Zuschütten mit unzähligen, auch amüsanten Lappalien, um nur nicht auf das Wesentliche zu kommen. Aktuell geschieht dies besonders durch den Einzug des Boulevard auch in seriöse Medien. Sogar Spiegel Online hält über Puß, Bohlen und Klum auf dem Laufenden. Und selbst in den Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen nimmt Unpolitisches, Unfallentführung, Prinzenhochzeit, Promischeidung immer mehr Raum ein. Ähnlich wie in Bild findet Politik zunehmend nur noch stichwortartig statt. Politikmagazine werden gekürzt oder in die Nacht verlegt, dazu das Angebot für bildungsferne Mitbürger ständig erhöht. Das Einschaltquotenargument ähnelt dabei einer Knastkantine, die nur Gammelfleisch und Gammelfisch anbietet und, weil 80% notgedrungen das Gammelfleisch wählen, dieses zum Leibgericht der Insassen erklärt. Ob Videospiel, Wahrsagerei, Telenovela, Groschenroman oder Sekte, die Angebote zur Flucht in Scheinwelten schießen wie Pilze aus dem Boden. Dabei ist für jede Schicht etwas dabei. Statt sich politisch oder nur gesellschaftlich zu engagieren, soll man sich in die eigene Traumwelt flüchten, die ganz bewusst mit der Realität nichts zu tun hat. Aus dem normalen Abschalten wird so bei immer mehr Bürgern ein dauerhaftes Ausklinken aus einer frustrierenden Wirklichkeit. Auch die Kirchen tragen zur Volksverblödung dort bei, wo sie in den Augen vieler argloser Christen im Namen Gottes die neoliberale Entsozialisierung und Umverteilung als notwendige Reformen moralisch abdecken. Wirklichkeitsflüchtige Staatsbürger sind besonders pflegeleicht für die Obrigkeit. Natürlich weisen die Mächtigen und ihre Politiker den Vorwurf der absichtlichen Verblödung zurück. Aber verwahrt sich nicht auch eine bildhübsche, umschwärmte 25-Jährige gegen die Unterstellung, sie heirate den 86-jährigen Milliardär nicht nur aus Liebe? Nun ist Verblödung aber nicht gleich Verblödung. Wer als Finanzberater die optimale Riester-Rente für 8-jährige Atomphysiker mit 51 Kindern berechnet, hat andere Defizite als ein hauptschulschwänzender Dschungelcamp-Fan, der beim Raten von 4x5 bestenfalls dicht dran ist. Und wer Dezibel für einen Internetprovider und Benno ohne Sorg für den Gründer eines Hamburger Volkstheaters hält, steckt in einem ganz anderen intellektuellen Schlamassel. Da aber gewisse Stufen und Formen des geistigen Notstands an entsprechende Bevölkerungsschichten gebunden scheinen, verdienen sie eine genauere Betrachtung. Mit den Einkommen bewegen sich nämlich logischerweise auch die Lebensumstände und dadurch wiederum die Einstellungen auseinander. Der Umgang miteinander wird gereizter, aggressiver, feindseliger. Wo früher der Sozialstaat die Klassen und Schichten halbwegs zusammenhielt, die Unterschiede zwischen unten und oben abmilderte und teilweise sogar echte Aufstiegschancen bot und das Gefühl, wir sitzen alle in einem Boot, die Gesellschaft kennzeichnete, machen heute die Schichten ihr eigenes Ding. Die Reichen und Mächtigen klinken sich aus der sozialen Verantwortung und dem gesellschaftlichen Zusammenleben zusehends aus, machen nach unten dicht, sind wieder elitär, rekrutieren sich in einem lange nicht mehr gekannten Umfang aus sich selbst, nach den höchst leistungswidrigen Indikatoren von vertrauter Zugehörigkeit, kulturellen Codes und distinktem Gruppenhabitus. Integration, soziale Kompromisse und christlich motivierte Solidarität sind ihnen ebenso fremd und zuwider wie die altmodische Fürsorgepflicht des Unternehmers. Gleichzeitig wächst die Armee der Armen, Bildungsfernen, Überflüssigen und Chancenlosen, deren erstes spätkindliches Aha-Erlebnis es ist, dass sie unten sind und, wenn nicht ein Wunder oder ein Casting geschieht, immer unten bleiben werden. Überhaupt hat ihr Leben, ihr Erfahrungshorizont mit dem der Reichen nicht das Mindeste zu tun. Sie selbst kommen kaum aus ihrem Viertel heraus und kennen die Welt und sogar Deutschland bestenfalls aus Tourismuswerbung wie Fox Tours, während für die anderen China-Tour oder Hawaii-Urlaub schon fast ödes Einerlei sind. Für ihren Nachwuchs gilt Endstation Hauptschule, während die Kinder der anderen ein Auslandsschuljahr als reine Routine ansehen. Die einen haben fließend Wasser von den Wänden, die anderen goldene Wasserhähne. Und wenn sich beide überhaupt treffen, dann im Luxusbordell, die einen als Prostituierte, die anderen als Freier. Die Frage Sekt oder Selters ist bestenfalls meist schon vor der Geburt entschieden. Wenn dann der Aufschwung die Einkommen aus Kapitalbesitz explodieren lässt, während er beim Rest der Gesellschaft nicht ankommt, heizt dies die Stimmung nur noch mehr an. Kein Wunder, dass bereits 61% der Wahlberechtigten meinen, es gebe keine Mitte mehr, nur noch oben und unten. Sogar Bild warnte am 5. Mai 2008, alarmiert durch eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey: In Deutschland bricht die Mittelschicht weg. Die deutsche Gesellschaft droht immer stärker in Arm und Reich zu zerfallen. Nur allzu verständlich, dass diese ominöse Mittelschicht so langsam ins Grübeln kommt. Was ihr gestern noch als reelle Aussicht auf Karriere, soziale Sicherheit und sorgenfreie Zukunft erschien, erkennt sie jetzt als trügerische Chance, wie in einem Telegewinnspiel. Die Flausen von den unbegrenzten Möglichkeiten der Informationsgesellschaft hatte ihr ohnehin schon der Zusammenbruch des neuen Marktes ausgetrieben. Doch nun sieht sie, dass es so langsam eng wird. Der Optimismus mutiert zur Skepsis und die Aufstiegsträume zur Angst vor dem sozialen Abstieg. Diese Spaltung der Gesellschaft in ein winziges Oben und ein riesiges nivelliertes Unten ist aber für die Reichen und Mächtigen brandgefährlich. Was, wenn die Bevölkerung sich einig wird? Gezielte und systematische Volksverdummung wird damit zur Überlebensfrage. Und zum Schluss ein Zitat von Franz Werfel. Die Welt hat sich auf die Begriffe rechts und links versteift und dabei vergessen, dass es auch ein Oben und Unten gibt. Thomas Wieczorek, Die verblödete Republik. Wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Niemandsland de Radio Contrabanda. Barcelona, Fun City Blues. Einer von diesen schwülen Spätsommernachmittagen. Der Asphalt summt tonlos unter den Autos und Bussen. Du gehst durch diese seltsamen Menschen und denkst, alles durchgeschleustes Pack. Globales Gesindel in seinen lächerlichen Freizeitklamotten. Hin und wieder noch Spuren von wirklichem Leben. Man sollte die Einheimischen, die die Invasion überlebt haben, unter Denkmalschutz stellen und ihre seltenen Orte mit NATO-Draht schützen. Vor all dem internationalen Raubzeug. Barcelona. Fun City Blues. Sie bauen chromglänzende Hotelfassaden und Modern Art Museums nach amerikanischem Muster. Aber den zunehmenden Gestank aus den Kloaken, den kriegen sie nicht weg. Und ein schlecht gezapftes Bier für 5 Euro am Paseo de Gracia. Ihre Kinder verwahrlosen einsam vor den Bildschirmen. Die Hypothek ist nicht mehr zu bezahlen. Sie arbeiten sich arm. Amerikanische Verhältnisse. Getting poor by working. Gestank, Nepp, asiatischer Ramsch, Billiglohnsklaven, Billigflüge, Low Cost. Barcelona. Fun City. Schlecht ausgebildetes Personal mit Billiglöhnen. Für die Billigtouristen, die in Billigflügen in die Stadt geschleust werden. Billigrestaurants mit Billigfraß. Barcelona. Dies ist keine Stadt mehr, dies ist ein Produkt. Dies ist eine Businessmaschine zum Geldmachen. Die Bewohner sind keine Bewohner mehr, sie sind Kunden. Und da gibt es gute und schlechte Kunden. Die Schlechten müssen rausgeekelt werden, es muss Platz gemacht werden. Mit schmutzigen Mobbing-Tricks werden Alte und Arme aus den Miethäusern der Altstadt und der Barceloneta vertrieben. Die Kinder der Reichen aus Miami und New York und London übernehmen die Häuser und Wohnungen. Ab jetzt heißt das Loft. Ja, jetzt kommt die rentablere Kundschaft, der Luxus-Mob und der Spaß-Mob. Der strömt durch die Buden- und Fassadenwelt, den Nepp- und Reibach-Kitsch der nimmersatten Händlerkaste. Welcome to Catalonia, welcome to Barcelona Fun City. Voller Wehmut denke ich an das alte, vergangene Barcelona, die schmuddeligen Gassen und Tavernen, die von der Diktatur verhärteten, aber unzerstörten Gesichter, die Ehrlichkeit und Würde dieser Menschen. Barcelona Fun City. Plötzlich renne ich beinahe in ein kleines quietschgelbes Autochen hinein, das einem Science-Fiction-Film der 70er Jahre entsprungen scheint. Darin Touristen. Eine Lautsprecherstimme erklingt auf Englisch. On the right side, you see the famous music palace. Die Disneylandisierung der Stadt schreitet fort und fort. Barcelona, Fun City Blues. Im Sommer ist die Stadt eine einzige gewaltige Badeanstalt für das Fun City Gesindel. Sie nehmen sich sogar das Recht auf Fucking in the Street. Die Bilder gehen um die Welt. Araber auf geklauten Fahrrädern reißen den Ausländerinnen die Handtaschen. Überall dieselben Läden, Irish Pubs, Burger Kings, Desigual, Mobiltelefonshops. Fun City. Die Manager von Fun City wickeln sich patriotische Fahnen um die fetten Bäuche und predigen die Abspaltung von Spanien. Im Rathaus steht ein goldenes Kalb, das sie umtanzen. Bauspekulanten und ihre nimmersatten Klicken haben alle Rathäuser usurpiert und verprassen die Steuermillionen. Ich denke, man sollte die Innenstadt von Barcelona in der Wüste der Golfemirate nachbauen, meinetwegen in Dubai. Die Golfdiktaturen wissen sowieso nicht, wohin mit ihren Petrodollars. Welcome to Catalonia. Verfrachtet den ganzen globalen Mob in die Wüste. Typical folklorical, haha. Verbannt die Herrschaft von Fürst Reibach und König Nepp. Zerschlagt Fun City. Am Ende der Ramblas stehen die afrikanischen Sklavinnen und prostituieren sich dem Fun-Mob. Mit Schlägen und Voodoo zurechtgeprügelt. Die Zuhälter fressen in teuren Restaurants. In den Straßen des Raval kreisen die Drogen. Die Mafia hat längst die Stadt übernommen. Aber solange die Müllabfuhr funktioniert, merkt das hier keiner. Auf den Ramblas treibt sich der Dorfpöbel aus englischen Kleinstädten mit Mexikanerhüten herum. Eine Spur Urin, Erbrochenes und Müll hinter sich zurücklassend. Mit Schlägen und Voodoo. Kreischend und rülpsend zieht der karnevaleske Spaßmob vorbei an den Souvenirshops und wirft sich mit rasender Gier auf die zweifelhaften Vergnügungen der Fun City. Welcome to Catalonia. Welcome to Barcelona. Doch wem predige ich das? Einem Volk, das grell bemalte, rhythmisch quietschende Tanzäffchen anbetet? Was soll man dem erzählen? Ja, was erzählt man Leuten, die sich die Fressen bemalen, freiwillig überteuerte Plastikuniformen anziehen und gegen viel Geld stundenlang einem stumpfsinnigen Massenspektakel zusehen? Welcome to Catalonia. Zerschlagt Fun City. Schlägen und Voodoo zurechtgeprügelt. Welcome to Catalonia. Arbeiten. Aber solange die Müllabfuhr funktioniert, merkt das Getting Poor by Working. Justicia tardía para Bergman. La rehabilitación de una atleta judía a quien los nazis quitaron su récord de altura e impidieron competir en Berlín 1936, saca a la luz una triste historia olímpica. La competición deportiva y caballerosa despierta las mejores cualidades humanas. No separa, sino al contrario, une a los rivales en comprensión mutua y respeto recíproco. También ayuda a fortalecer los vínculos de paz entre las naciones. Que la llama olímpica, por tanto, nunca se extinga. Para saber que Adolf Hitler mentía como un bellaco al escribir estas frases, en el preámbulo del informe oficial de los Juegos de Berlín en 1936, no hacía falta esperar a que el ejército nazi comenzara a invadir Europa 3 años más tarde. Para percibir cómo la retórica olímpica, la palabrería hueca, volvía a utilizarse para tratar de ocultar la cruda realidad, no hacía falta ser historiador. Se podía ser mujer, alemana, judía, deportista y vivir en los años 30 del siglo pasado, y llamarse Gretel Bergmann. A Gretel Bergmann, la Federación Alemana de Atletismo, con 73 años de retraso, le ha reconocido públicamente que el 30 de junio de 1936 batió el récord nacional de salto de altura con una marca de 1,60 m. Lo que no han podido devolverle es el derecho a participar en los Juegos de 1936, del que fue privada por ser judía. Su historia, unos recuerdos que aún le perturban, pues Gretel Bergmann sigue viva, tiene 95 años y reside en Nueva York, es también la memoria de uno de los periodos más negros de la historia olímpica. Expulsada de su club con el advenimiento del nazismo, Gretel Bergmann fue enviada por sus padres a estudiar al Reino Unido, donde se proclamó campeona británica en 1934 y en 1935. Incluso estaba a punto de nacionalizarse cuando a mediados de 1936, el año de los Juegos, los dirigentes nazis la llamaron de regreso a Alemania. El régimen la necesitaba para responder a la presión internacional y neutralizar la amenaza de boicot estadounidense por la discriminación hacia los judíos establecida en 1935 con la promulgación de las leyes de Núremberg, que privaba a los judíos de la condición de ciudadanos para convertirlos en sujetos. Un enviado de Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, negoció con Hitler directamente la participación de un deportista judío en el equipo alemán como elemento simbólico, una muestra de que no había discriminación, siguiendo la forma de hacer en su país con los negros. Aunque Hitler se mostró reacio de entrada, finalmente cedió, por miedo a que un boicot le privara de la oportunidad del espectáculo olímpico que planeaba ofrecer al mundo como muestra del poder nazi. Estados Unidos pidió además que el judío de muestra fuera Bergmann, ya que su caso había sido aireado en la prensa norteamericana. Berlín aceptó. Prometió Brundage que la judía sería tratada como los demás deportistas, invitó a Bergmann a regresar de Londres y la incluyó en la preselección olímpica alemana. Sin embargo, el Comité Olímpico de Alemania nunca tuvo la intención de dejarla participar, ya que era judía al 100%, según las leyes de Núremberg, de padre y madre judíos. Así, aunque Bergmann ganó en junio los campeonatos de Württemberg, no se le permitió participar en los campeonatos nacionales, que eran obligatorios para quien quisiera formar parte del equipo olímpico. El presidente del Comité Olímpico Alemán, Karl Ritter von Halt, no informó a Bergmann de que no participaría en los Juegos hasta que el equipo norteamericano inició su viaje en barco hacia Alemania. Como compensación, le ofreció entradas para asistir a la competición en el estadio, pero ella las rechazó e inmediatamente emigró a Estados Unidos, donde se proclamó campeona nacional de salto de altura en 1937 y en 1938. Su puesto como judía de muestra en el equipo olímpico alemán lo ocupó la esgrimista Helen Mayer, que solo medio judía, ya que su madre era aria y aún era considerada ciudadana. En salto de altura participó Dora Gatschen, que terminó cuarta y de quien se supo un par de años después, tras ganar el campeonato de Europa de su especialidad, cuando algunas compañeras apreciaron que tenía barba, que no se llamaba Dora, sino Hermann, que era un hombre a quien las juventudes hitlerianas habían obligado a hacerse pasar por mujer. Bergmann, una mujer que no olvidaba y que confesó que la rabia por la tragedia del pueblo judío le daba fuerzas para saltar más, rechazó en 1986 una invitación para regresar a Alemania en la celebración del 50 aniversario de Berlín 1936. Aunque han pasado 50 años, mi amargura y mi decepción aún permanecen enteras, respondió Bergmann, ya ciudadana estadounidense, hincha de los Yankees y que había cambiado su nombre por el de Margaret Lambert. Sin embargo, sí que ha aceptado el tardío reconocimiento de la Federación Germana, acelerado por el reciente estreno de una película, Berlín 36, que narra su historia. Al principio, ni podía ver los Juegos Olímpicos por la tele. Me sentaba y maldecía, dice Bachmann, que se ganó la vida en Nueva York como limpiadora. Ahora ya me he suavizado. He vuelto un par de veces a Alemania, aunque había jurado que no pisaría jamás ese suelo. Pero no se puede castigar a los jóvenes alemanes por lo que hicieron sus padres y abuelos. Más rápida fue la rehabilitación de los jefes nazis que dirigieron el Comité Olímpico de Alemania y que no pasaron por la criba de la desnazificación de la vida pública germana. En 1951, el Comité Olímpico de Alemania fue readmitido en el COI y Rita von Halt fue repuesto como presidente pese a su activa participación en la política nazi. Nuestras reglas no permiten la discriminación contra nadie por razones políticas, argumentó el presidente del COI, el sueco Siegfried Edström. ¿Será por eso que Samaranch tampoco nunca tuvo problema de pertenecer a semejante club? Excepto el comentario final, que es de cosecha propia, os he leído un artículo de Carlos Arribas, que apareció en El País en noviembre de 2009. Justicia tardía para Bergmann. La rehabilitación de una atleta judía a quien los nazis quitaron su récord de altura e impidieron competir en Berlín 1936 saca a la luz una triste historia olímpica. Mi nombre es Nur Banu, soy bailarina de danza oriental. Y bueno, mando un saludo a todas mis fans y mis alumnas de Barcelona, que tengo muchas, y lo estamos pasando muy bien aquí con mi amiga andaluza. Sí, y admiradora de Nur Banu porque tiene un arte muy especial. Entonces, un saludo muy grande a todos los oyentes del programa de Niemandsland. Y bueno, que disfrutéis de la noche de verano como estamos haciendo nosotros aquí. Sí, un saludo igualmente para todos los oyentes del programa Niemandsland y con un cariño muy especial desde Ibiza, donde hay una magia que queremos contagiar a todos los oyentes de este programa. Das deutsche Kino. Was ist das eigentlich? Es ist eine widerspenstige Haarlocke, ein bisschen Puderstaub und eine Rose im Meeresschaum. Es ist ein Boot unter Wasser und ein Schiff auf dem Trockenen. Es ist die Kunst, Krawatten zu binden und die ein Halstuch zu schwingen. Es ist ein Götterbote auf Rollschuhen und es sind zwei Engel im Cabrio. Es ist eine Frau unterm Tisch und ein Mann auf einem Tisch. Es ist ein Paar, das in die Zukunft blickt und ein Paar, das keine Zukunft hat. Es ist ein Käfer, der ins Wasser rast und Rainer. Das war offenbar eine Zeit lang der Inbegriff von Freiheit. Es ist Effi Briest, die schaukelt und schaukelt und schaukelt. Es ist der Kampf mit dem Drachen und der mit der Bürokratie und der geht die Bildzeitung. Es ist eine Reise zum Mond und ein Ausritt auf der Kanonenkugel. Es ist ein Herr mit seinem Hund und ein Hund mit seinem Herrn. Es ist ein Indianer aus dem Osten, einer aus dem Westen, einer aus Bayern und einer für alle. Es ist ein Mann, der sich zum Affen macht und einer, der alle zum Narren hält. Es ist ein Spukschloss, ein Raumschloss und eine Laube in Bitterfeld. Es ist Daumenkino und Schattenspiel und Scherenschnitt und Kaffeletheater. Es ist eine Frau, die in den Spiegel blickt und ein Mann, der sich darin nicht wiedererkennt. Es ist die Geschichte von Leni Riefenstahl, die sich so lange hinter der Kamera versteckte, bis sie selbst glaubte, sie habe von nichts gewusst. Und die des Schauspielers Joachim Gottschalk, der sich gemeinsam mit seiner jüdischen Frau und dem Sohn umbrachte, am Vorabend ihrer Deportation nach Theresienstadt. Das deutsche Kino ist Angst und Schrecken, Genie und Wahnsinn, Mensch und Maschine. Vielleicht ist es aber auch einfach nur das Glück in den Augen einer Frau, die ihren neuen Freund Klavier spielen hört. Dies ist nicht die Geschichte des deutschen Kinos, sondern eine Geschichte des deutschen Kinos. Auf jeden Film, der hier erwähnt wird, kommen 100 andere, die im Dunkeln bleiben. Aber dort, wo sich die Erinnerungen überschneiden, gibt es womöglich ein Wiedererkennen und ein Bewusstsein dafür, dass alles, was wir heute sehen, wenig wert wäre ohne das, was wir gesehen haben. Denn was gerade noch Gegenwart war, wird bald so fern erscheinen, dass man gar nicht anders kann, als die eigene Geschichte darin zu erkennen. Luces de Weimar. Sin que nos demos cuenta, las ruinas de un mundo extinguido nos siguen alumbrando. Si admiramos un edificio, si nos conmueve una película, si nos desconcierta una forma moderna de audacia, o nos seduce o nos repugna una idea política, es probable que siguiendo el hilo de su genealogía lleguemos a la Alemania de la República de Weimar. Para nosotros, la metrópolis del siglo XX es Nueva York, pero pudo haberlo sido Berlín, o lo fue durante unos pocos años. La velocidad, las luces nocturnas, la exaltación y el pavor de las escalinatas invadidas por multitudes, la gran máquina de la imaginación desatada por el trabajo y el dinero. Francisco Ayala recordaba el asombro de llegar una noche de finales de los años 20 a la estación central de Berlín y ver a la salida cientos de mujeres muy pintadas ofreciéndose obscenamente a los que pasaban. Y descubrir, ya más cerca, que todas eran hombres. El Museo Thyssen organizó en Madrid una exposición sobre la sombra en el arte. Algunas de las sombras más sobrecogedoras que se pudieron ver en ella se proyectaron en los cuadros, en las pantallas de cine, en las calles de aquella Alemania. La sombra del doctor Mabuse y la del doctor Caligari anuncian la del asesino M, buscando niñas por los callejones adoquinados de Düsseldorf. Pero ninguna de ellas es tan maléfica como los millares de sombras que empezaron a desfilar a la luz de las antorchas la noche del 30 de enero de 1933, que fue la última de aquella pobre república asediada y convulsa. Nuestros ideales de una arquitectura de escala humana y formas ascéticas, de luminosidad y rigor, nacieron entonces. Que las artes puedan tener una estridencia desgarrada de melodrama popular y al mismo tiempo una pureza interna de forma, lo supieron casi antes que nadie Kurt Weill y Bertolt Brecht, Fritz Lang, George Grosz, Christian Schad, Alfred Döblin. Mucho antes que Hollywood, la meca del cine en la que trabajaron Billy Wilder, Ernst Lubitsch o Marlene Dietrich fue Berlín. En la Alemania de Weimar se hicieron algunos de los hallazgos más decisivos de la física del siglo XX. Y se afianzaron por primera vez las tecnologías de la cultura de masas. La radio transmitía con igual eficacia anuncios de marcas comerciales y consignas políticas. Micrófonos y altavoces de potencia nunca conocida hasta entonces permitieron la celebración de enormes mítines en los cuales los gritos y los himnos herían los oídos y abrumaban con una sensación hasta entonces desconocida de omnipresencia, de omnipotencia. A quien siga creyendo que los avances tecnológicos traen inevitablemente el progreso humano, habrá que recordarles que el triunfo de Hitler vino envuelto en un gran vendaval de modernidad. Aparatos de radio, grandes reflectores, diseños calculados para un impacto visual máximo, aeroplanos que le permitían al líder dar varios mítines a lo largo de un solo día en ciudades muy separadas entre sí. Lo moderno, lo cool, lo joven, lo rompedor, era ser nazi o ser comunista. La democracia parlamentaria apenas había nacido y era ya una antigualla. La República, nacida en las circunstancias desastrosas de la derrota de Alemania en 1918, zarandeada por terribles crisis económicas, trajo consigo el sufragio universal, la igualdad jurídica de hombres y mujeres, el derecho a la educación gratuita, a la vivienda, al subsidio de paro, pero ninguno de los beneficiarios de aquel régimen pareció sentir lealtad hacia él. Y si la derecha conspiró desde el primer día para derribarlo, la izquierda comunista actuó con un sectarismo ciego y suicida, llamando socialfascistas a los socialdemócratas de la mayoría gobernante y prefiriendo la inmolación en nombre de un delirio de paraíso soviético a las conquistas graduales cuyo beneficiario máximo era la clase trabajadora. Leemos las historias de la República de Weimar con la misma sensación de esperanza frágil y de inminencia de catástrofe con la que seguimos los días mucho más breves de la Segunda República Española. Porque sabemos que al final sobrevino el desastre, tendemos a imaginar que era inevitable. Pero nuestro conocimiento del desenlace no atenúa la tensión angustiosa de la incertidumbre, como cuando asistimos en el teatro a la representación de una tragedia. En el caso de la República de Weimar, como en el de nuestra Segunda República, la crónica precisa de los hechos históricos contiene una parábola sobre el destino humano, sobre los empeños heroicos de la cordura y el peso tremendo de la insensatez, sobre la indeterminación y el azar que a cada momento dibujan posibilidades muy diversas entre sí, porvenires que estuvieron tan a punto de cumplirse como los que finalmente sucedieron. La crónica y la parábola de Weimar nos siguen afectando como si las leyéramos por primera vez, como si aún se pudiera evitar lo que no era fatídico. Pocas veces he visto mejor contada esa historia que en un libro de Eric D. Weitz que publicó el pasado año Turner, traducido limpiamente por Gregorio Cantera. La Alemania de Weimar, presagio y tragedia, es el título. A Weitz no le basta con asomarse al pasado desde la distancia segura del historiador. Quiere, como un novelista, devolverle al tiempo perdido su cualidad de presente. Pero su imaginación no se concede las licencias parciales de la novela y solo vislumbra las cosas que fueron y no las que pudieron ser. El libro hierve densamente de historias, a la manera de las grandes novelas de entonces, La montaña mágica, Berlín Alexanderplatz, pero su corazón es un paseo por Berlín, el paseo meticuloso y sin embargo imposible de quien ha estudiado obsesivamente una ciudad y una época y solo desearía caminar por las calles que ha imaginado tantas veces, las que ha visto en fotografías o películas, escudriñando cada pormenor, fijándose en los veladores de los cafés y en el adoquinado, en los raíles, los cables de los tranvías, en las caras captadas al azar, queriendo no solo ver ese mundo fantasma en blanco y negro, sino escuchar también sus sonidos y oler sus olores, distinguir el rojo del carmín en los labios de esa mujer desconocida o el color de su sombrero, y acercarse a ella y escuchar su voz mientras habla con la otra en la mesa de un café, riéndose de golpe, expulsando el humo de un cigarrillo. Una de las obras maestras de entonces es el documental Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, de Walter Gutmann, que abarca la duración de un solo día, desde las primeras luces del amanecer en las calles todavía deshabitadas, a la hondura de la noche con sus sombras de tinta y sus resplandores de letreros luminosos. Vemos la película de 1927, fijándonos en sus detalles con la misma avaricia con que la habrá mirado muchas veces Eric D. Weitz, igual que habrá recorrido las páginas de los periódicos de entonces. Pero la sensación de vitalidad urbana, de agitación y promesa que desprenden las imágenes no disipa en ningún momento la pesadumbre de una profecía demasiado siniestra para que nadie la hubiera creído en aquel momento. Al cabo de 18 años, esa ciudad moderna será un paisaje en ruinas y muchas de esas figuras que caminan por ella habrán sido víctimas o cómplices de terribles crímenes. Acabo de leer para Niemandsland un texto aparecido en Babelia ya hace bastante tiempo llamado Luces de Weimar, escrito por Antonio Muñoz Molina. Y el libro al que hace referencia se llama La Alemania de Weimar, presagio y tragedia, escrito por Eric D. Weitz y traducido por Gregorio Cantera, de la editorial Turner, de Madrid. publicado en el 2009. Tiene 476 páginas y cuesta 28 euros. Hola, soy Amparo y les voy a cantar La Greijema me spinrade, exclusiv für Niemandland. Meine Ruhig, mein Herz ist wehr, ich finde sie niemals und nimmer mehr. Vor ich hier nicht hab, ich mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Klaus Teweleit, Tor zur Welt, Fußball als Realitätsmodell. Ich lese das Kapitel Deutsche Tugenden. Der Zwang zum Gewinnen müssen, der auf dem besten Weg ist, bei der heutigen Spielergeneration ins Kontraproduktive umzuschlagen, ist Produkt einer alten Schichtung, die sich erst langsam abbaut. Die deutsche Mentalität des Leistungsforderns, des Kämpfens und des Gewinnenmüssens hat ihre Wurzeln außerhalb von Fußballplätzen. Wer sich in deutscher Kriegsgeschichte auskennt, wird die Parallelen sofort sehen. In zwei Weltkriegen gehört es zum Kern deutscher Propaganda, nach innen und nach außen, dass der Krieg durch die überlegene Kampfkraft des deutschen Soldaten entschieden werde, der mit seiner kämpferischen Einstellung und Moral die materielle Überlegenheit der Gegner in Öl, Stahl, Kohle, Schiffen, Flugzeugen und Soldatenmenge wettmachen sollte, bis zum schließlichen Endsieg. In kriegführenden Gesellschaften, und die deutsche war 75 Jahre lang eine primär militarisierte, kann es nicht ausbleiben, dass Züge des Soldatischen auch für andere Gesellschaftsbereiche bestimmend werden. Besonders für solche, in denen es sowieso auch um Kampf und Sieg geht, wie den Fußball. Bei Christiane Eisenberg, Fußball Soccer Calcio, ist nachzulesen, wie der Fußball speziell im Deutschland der Jahre 1914 bis 1945 ganz bewusst vor allem unter dem Aspekt seines Nutzens für die Militarisierung des Landes theoretisch durchdacht wurde. Dass sich eine solche Mentalität fußballerisch besonders in großen Turnieren entfalten konnte, liegt auf der Hand. Dort sind die spielerischen Ressourcen überschaubar, dort ist ein Terminkalender angesetzt. Kein Gegner kann jahrelang, wie im Krieg, Material und Menschen nachschieben. 4 Wochen geballte Kampfkraft sind abrufbar, 4 Wochen Turnierkasernierung sind für eine solche Mentalität kein Problem, sondern sogar leistungsförderlich. Turniere, besonders Weltturniere, konnten so von deutschen Mannschaften gewonnen werden, anders als Weltkriege. Ihren Ruf als große Turniermannschaft trägt die deutsche Mannschaft also nicht zufällig und zu Recht. Mit Dauerleistungen über eine ganze Saison, besonders in europäischen Zusammenhängen, sieht es schon weniger rosig aus. Die deutsche Bundesliga verlor in den letzten Jahren einen Champions League-Platz an die englische Premier League und droht weiter abzurutschen. Als lange Zeit weitgehend modernisierungsresistent haben Biermann, Fuchs den deutschen Fußball besonders aufgrund der großen Erfolge der Nationalmannschaften und Vereinsteams in den 70er Jahren gesehen. Systematische Mängel wurden lange durch eine Mischung aus individuellem Talent, Willenskraft und wesentlich intensiverem Konditionstraining ausgeglichen. Zudem waren die Spieler durch die Schule 4-schrötiger Trainer gegangen, die ihnen das Kratzen, Beißen und Siegenwollen beibrachten, unterfüttert von einem Trainingsumfang, der deutsche Kicker im Zweifelsfall am längsten laufen ließ. Mit Helmut Schön kam jene Modernität ins System Fußball, die sich in der Umgangssprache im Wörtchen cool Ausdruck suchte. Schön war der erste coole Trainer, der erste, der offenkundig nicht mehr brüllte. Ein Mensch, der nicht mehr vom Militär herkam, der sich weder mit einem Offizier noch mit einem Dompteur verwechselte und sich auch den bis dahin tendenziell militarisierten Medien gegenüber komplett unabhängig und cool verhielt. Bildreporter mit übergriffigen Fragen bekamen schlicht keine Antwort. Andere aufdringliche Reporter ebenso wenig. Im Fernsehstudio saß er wortkarg und reagierte unwirsch, wenn eine Frage den Boden des Fußballfachlichen verließ. Der dämliche Frager wurde mit einem Augenbrauenzucken abgewiesen. Schön war die erste Inkarnation der bis dahin sehr unwahrscheinlichen Idee, dass ein Fußballtrainer ein vernünftiger Mensch sein könne. Dass er seine Mütze fast immer aufbehielt, hieß auch, dass er keinen Hut vor irgendeiner unfußballerischen Herrschaft zog. Klaus Teweleit, Tor zur Welt, Fußball als Realitätsmodell. Fußball und Politik. Die von Norbert Seitz festgestellte Parallelität im Regierungsstil deutscher Bundeskanzler und deutscher Fußball-Bundestrainer springt geradezu ins Auge. Seitz' Idee, dass Adenauer, der autoritäre Alte und der Chef Sepp Herberger ein ähnliches Verbundpärchen gebildet hätten wie die liberaleren Zwillingstypen Helmut Schön und Willy Brandt, leuchtet unmittelbar ein. Ebenso, dass der frühe Helmut Kohl in Häuptling Silberlocke Jupp Derwall und der späte Kohl im ewig beleidigten Hans-Hubert Vogt seinen kongenialen Zwillingsbegleiter hatte. Franz Beckenbauer als Sieger der WM 1990 stellte sich wie von selber dem Wiedervereinigungssieger Kohl an die Seite. Beckenbauer hatte sich im Rausch des Sieges dazu hinreißen lassen, die deutsche Nationalelf auf Jahre hinaus für unschlagbar zu erklären. Mit der Begründung, das ganze DDR-Potenzial käme zum siegreichen Westdeutschen dazu. Dieses Versprechen entsprach Kohls blühenden Landschaften. Bekanntlich lief es etwas anders. Aber die tatsächlichen Rückschritte im deutschen Fußball der 90er Jahre parallelisieren genau Kohls Politik. Etikettenschwindel von deutscher Überlegenheit und Aufschwung Ost bei tatsächlichem Zurückbleiben der Deutschen, sowohl in der wirtschaftlichen wie in der fußballerischen Entwicklung. Der Kabarettist Matthias Belz zog 1990 eine ganz große Parallele, als er die bis dahin vergangenen Jahre des 20. Jahrhunderts in Spielminuten übersetzte. Deutschland, nach der ersten Halbzeit im Jahr 1945 vernichtend geschlagen, ist im Jahr 1990 Matchwinner bei der WM und im Kalten Krieg. Das ganze politische Jahrhundert hätte so die fußballerische Wahrheit unterstrichen, dass Deutschland meistens am Schluss seine Glückstreffer landet. Das Übertragungsspiel hat seine unabweisbaren Attraktionen. Man soll sich aber von solchen und manchen Evidenzen nicht zu einer Engführung solcher Parallelitäten verlocken lassen. Ganz genau betrachtet wird man ebenso viele Züge finden, in denen die Parallelität gerade nicht stimmt, wie solche, in denen sie genau zu stimmen scheint. Ribbeck und Schröder erscheinen auf den ersten Blick zwar geradezu zwillingshaft als zwei große Blender. Ribbeck, der Pseudo-Stenz mit dem Beinamen Sir, als Zwilling des Armani-Schröder, zwei Brüder in gefälschter Eleganz. Man braucht sie nur neben einen wirklich eleganten zu stellen, den Argentinier Cesar Luis Menotti, und die Fälschung springt ins Auge. Auf den zweiten Blick weichen Ribbeck und Schröder aber sehr voneinander ab, zumindest in puncto Stehvermögen. Der eine ist längst gefeuert, der andere scheint ewig die Pille im Strafraum herumschieben zu wollen. Und mit einer Parallelisierung von Völler und Schröder habe ich vollends Schwierigkeiten. So gut wie Völler als Fußballer ist Schröder nie irgendwo gewesen. Und einen Vize-Weltmeister kann ich in der Schröderhaut auch nicht entdecken. Offenkundiger sind Parallelen zwischen der diktatorischen Führung vieler Mitgliedsländer des Weltfußballverbandes und den diktatorisch korrupten Führungsstrukturen der FIFA, selbst unter ihrem ehemaligen Präsidenten João Havelange, sowie auch des Olympischen Komitees unter seinem Präsidenten Samaranch. Wo solche Parallelitäten zu deutlich zu werden drohen, wie die Zusammenarbeit von Fußballführung und Militärdiktatur bei der WM 1978 in Argentinien, versuchen die Funktionäre beider Sparten, sie zu ignorieren. Deutsche Fußballfunktionäre übersahen gnädig die politische Lage in Argentinien. Anders die Holländer, die das Problem diskutierten und einen Boykott der WM 1978 immerhin erwogen. Johann Cruyff war ganz froh, dass er vorher schon seine Teilnahme abgesagt hatte. Vom Endspiel 1978 selber in Buenos Aires erinnern holländische Spieler sich vor allem an die ungeheuer aufgeladene Atmosphäre. Im Gespräch mit David Winner bezweifelt Johnny Rep, ob das holländische Team bei einem Sieg über die Argentinier lebend ins Hotel gekommen wäre. So betrachtet war Rob Rensenbrinks Pfostenschuss in der letzten Minute vielleicht lebensrettend. Als Diego Maradona dann 1986 Argentiniens zweiten WM-Titel Fidel Castro und Kuba widmete, war dies die gelungene Umsetzung des endlich geschehenen Sturzes der argentinischen Militärdiktatur ins Fußballerische, was in diesem Fall wohl heißt ins Herz aller Argentinier. Es gibt zunehmend Reporter, die Beobachtungen in diesem Feld machen und wie selbstverständlich in ihre Artikel einfließen lassen, ohne den Komplex großtheoretisch zu durchdenken. Manchmal selbstparodistisch, etwa, wenn man über die personellen Umbrüche bei Schalke 04 unter Assauer und Heynckes den Satz zu lesen bekommt: Der FC Schalke wirkt wie die SPD der Harzreformen. So ein Freistoß ist etwas in die Wolken gedonnert, aber immerhin ist es ein Schussversuch. Und der kann auch im Winkel landen, wie der Strafstoß der Tageszeitung. Die Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge attestierte, er profiliere sich als ein fußball-europäisch herumholzender Möchtegern Berlusconi. Die Idee war mir auch schon gekommen. Dabei war Rummenigge am Ball so ein filigraner Spieler. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Andarra. 19 años. 19 años. Dada 9 años. 91.4 de la FM, Barcelona. 19 años. 19 años. Andarra. El pirata que perdió dos veces la cabeza. Misterioso robo en el Museo de Historia de Hamburgo de la calavera de un legendario pirata ejecutado en 1401. ¿Quién se llevó la calavera del pirata? Estaba situada en una sala del Museo de Historia de la ciudad de Hamburgo, colocada en una vitrina sin alarma electrónica y en una habitación sin cámaras de videovigilancia. Alguien se la llevó el 9 de enero. Un vestigio de la historia de la ciudad, dice la directora del museo, Lisa Kozok. Pertenecía presuntamente al pirata Klaus Stoltebeker, una especie de Robin Hood del mar Báltico que hoy da nombre a una marca de cerveza de la ciudad de Stralsund, cuyo reclamo comercial es... Stoltebeker, la cerveza de los justos. Stoltebeker, das Bier der Gerechten. El pirata faenaba por las aguas del siglo XIV, desvalijando los ricos barcos mercantes del comercio hanseático, con base en la isla sueca de Gotland y bajo la protección del rey de Suecia, que utilizaba a los corsarios en su guerra contra los daneses. Stoltebeker formaba parte de una hermandad democrática, por lo menos en cuanto al reparto del botín, los Vitalienbrüder. Hasta que una flota de Hamburgo, al mando de Simón de Utrecht, puso fin al asunto en 1401. No se sabe si por sabotaje del timón de su nave a cargo de un traidor, o si porque el barco estaba desarbolado con el palo mayor quebrado en la violencia del combate, pero la flota hamburguesa logró capturarlo junto con buena parte de sus secuaces en un combate cerca de la isla de Helgoland el 22 de abril de 1401. 6 meses después, el pirata fue decapitado junto con 30 de sus compañeros en Hamburgo. La leyenda afirma que desafió a sus ejecutores, los burgueses de la ciudad, proponiéndoles un trato, que liberaran a tantos de sus compinches, dispuestos en fila india, como él pudiera recorrerlos caminando tras ser decapitado. Su cuerpo consiguió sobrepasar a 11 de ellos, pero los burgueses no honraron el trato. La cabeza de Stoltebeker adornó el muelle para ejemplo de unos y otros y luego desapareció, pero dio lugar a toda una leyenda, una ópera y monumentos. Pasaron casi 500 años y en 1878, al construirse los tinglados del puerto de Hamburgo, se encontró una calavera que se atribuyó al pirata porque tenía un agujero en el parietal derecho que habría servido para amarrar la cabeza al poste donde fue expuesta en el siglo XV. La calavera entró en el museo en 1922 y sobrevivió a la guerra, siempre que se pueda decir que una calavera sobrevive. En 1999 se autentificó que tenía unos 600 años de antigüedad y eso bastó para endosársela al pirata alemán más conocido y confirmar su puesto como reliquia en el museo de la ciudad, hasta que desapareció el pasado 9 de enero. En un mes, las hipótesis sobre el robo han ido cambiando. La prensa local apuntó a los ángeles del infierno locales, una banda de motoristas medio nazis implicados policialmente en trapicheos con droga y en lucha eterna con sus rivales, los bandidos, pasando por hinchas de fútbol y una tribu gótica. Una calavera que apareció el sábado en la puerta de la sede del diario Hamburger Morgenpost añadió tensión al misterio, pero no era la desaparecida. La simple realidad es que la policía parece bastante desconcertada por este pirata que perdió la cabeza hace 600 años. Os he leído un artículo de Rafael Poch que apareció ya hace unos días en La Vanguardia. Thank you. Extrablatt! Extrablatt! Krieg an den Finanzmärkten! Die Eurozone steht kurz vor dem Kollaps! Spekulanten attackieren die griechischen Staatsverschuldungen. Der Euro ist in Gefahr. Welches Land kommt als nächstes dran? Irland, Portugal, Spanien? Wem dürfen wir als nächstes die Fresse? Der deutsche Leitindex DAX stürzt nach unten. Ein schwarzer Mittwoch. Panik an den Börsen von New York, Frankfurt, London und Singapur. Naja, die wetten einfach auf den Trend und der saust im Moment gnadenlos abwärts. Die nächste Blase droht zu platzen. Die Superblase, die Staatsverschuldungsblase. Danach kommt nur noch der Staatsbankrott. Die Ratingagenturen stufen die Kreditwürdigkeit Spaniens eine Stufe runter. Kein Schwein weiß genau warum, aber die Finanzmärkte drehen durch. Der IBEX sackt ab wie ein aufgeschlitzter Mehlsack. Schöne Schweinerei. Willkommen im globalen Casino. Welcome to Global Las Vegas. Also, das sind drei Ratingagenturen, alle Amis. Das hochkarätigste Finanzgesindel, das Sie sich vorstellen können. Es heißt ja immer, diese Freaks mit der Weltverschwörungsparanoia hätten nicht alle Tassen im Schrank. Aber wenn es eine reale Weltverschwörung gibt, dann sind diese Blutsauger im Nadelstreifendress bestimmt mit im Spiel. Standards & Poor's, Moody's und Fitch, Mitverschulder der Finanzkrise vom Herbst 2008, Komplizen und Kollaborateure beim Absahnen und Ausplündern der Anleger und Investoren. Diese drei Großmuftis des globalen Geldes kontrollieren sozusagen den Zugang zu den Finanzmärkten. Naja, sie schmieren den Spaniern Scheiße an die Jacken und schreien dann ganz laut, ihr geht, stinken die Spanier aber. Das ist kreatives Rating, meine Herrschaften. Das ist Standards und Poor's. Das ist Wall Street-Politik. Da kann selbst ein Obama nichts machen. Sie wetten damit auf Naturkatastrophen. Gut, und die ich erkläre es Ihnen anders. Sie geben Ihre Uhr einem stadtbekannten Geizhals zur Aufbewahrung und jedes Mal, wenn Sie ihn nach der Uhrzeit fragen, kassiert er dafür. Außerdem gibt er meistens eine falsche Uhrzeit an. Das ist Rating System, Bonitäten, Schuldenmanagement, Schuldenfallen. Immer ausgefeiltere Schuldenlabyrinthe werden errichtet, aus denen am Ende kein Schwein mehr herausfindet. Das ist moderner Finanzimperialismus. Ihre Papiere sind Schrott, meine Herrschaften. Wir stufen sie mal schön runter und spekulieren gleichfalls auf den Abwärtstrend, den wir selbst so opportun ausgelöst haben. Ein paar Tage später sind sie um 80 Milliarden reicher und sie ärmer. Sie haben 100 Millionen Arbeiter um ihre Jobs gebracht, ihnen die Häuschen und Wohnungen abgeluchst, Tausende ins Elend und in den Selbstmord getrieben. Okay, that's business. That's good old fucking capitalism. Da kann selbst ein Obama nichts machen. Dass die Polizei da noch keine Hausdurchsuchungen vorgenommen hat und alles Beweismaterial, Computer, E-Mails, Dokumente aus den Chefetagen und so weiter beschlagnahmt hat, ist allen ein Rätsel. Das sind Betrüger, Wucherer, Halsabschneider, Finanzbetrüger, Zahlengaukler, Rechtsverdreher, Beutelschneider, Zinsmarder, Pfennigfuchser, Nepper, Nassauer, Sackraten der Hochfinanz, Wegelagerer und Strauchdiebe in 3000-Dollar-Klamotten. Was? Was? Sie verlangen ihr Geld zurück. Was? Sie verlangen ihr Geld zurück. Dass ich nicht lache. Das ist auf den Cayman Islands. Aber leider gibt es ein kleines Problem. Die Fondsnotierungen sind nämlich abgestürzt. Von ihren 40.000 Euro sind noch, lassen Sie mich mal sehen, ja, 211,83 Euro übrig. Die überweisen wir Ihnen gerne. Goodbye, have a nice day. Oder next. Sie nehmen eine Maschinenpistole. Am besten Sie nehmen einen Vorschlaghammer und besuchen diese Typen einmal in ihren Milliardärsvillen. Oder Sie nehmen eine Maschinenpistole und schießen ihn zuerst mal ins Knie. Was, das ist ein Aufruf zur Gewalt? Dass ich nicht lache. Und diese Finanzgaukler verkaufen immer noch die gleichen Dreckspapiere. Aus den Kloaken des Systems geschöpfte Hypothekenjauche. Und die verkackten Derivate-Wertpapiere werden zu immer neuen Finanzgiftmüllpaketen und zu immer absurderen Zertifikaten gebündelt und in die globalen Finanzkreisläufe gepumpt. Ein Militärputsch der Das stinkt doch schon rund um den Globus. Ich sag Ihnen mal was. Die Staaten haben den Dreck auch noch mit Steuergeldern aufgekauft. Der soll jetzt über die Staatshaushalte liquidiert werden. Deswegen das ganze Geschrei mit Griechenland. Erzählen Sie das Ihren Radiohörern. Was wir im Moment erleben, ist nichts anderes als eine globale Großintrige der Hochfinanz. Ein Militärputsch der Hochfinanz ohne Kanonen. London. Ein Bürohochhaus im schicken Viertel Notting Hill. Es ist Nacht. Im 8. Stock sitzt eine Gruppe Hedgefondsmanager auf teuren Ledergarnituren. Sie beraten den nächsten Coup. Es ist Krieg an den Finanzmärkten. Die Hedgefonds greifen die Staatshaushalte direkt an. Strategien werden festgelegt. Tja, jetzt rächt es sich, dass man so lange Finanzminister direkt aus den Chefetagen der Banken in die Regierungen geholt hat, meine Herren Sozialdemokraten, Sozialisten und all ihr anderen linken Pappkameraden. Die wissen doch gar nicht, was ein Hedgefonds ist. Ich sag's ihnen. Ein Heer von blutgierigen Saugern, das sie nach Belieben auf jedes gesunde Unternehmen ansetzt. Das ist Wall Street, meine Herren. Nun ja, jedenfalls die Strategien. Tricks und Kniffe sind ja alle bekannt. Sie verkaufen den Leuten zu Wucherpreisen kaputte Autos, bei denen die Bremsen nicht funktionieren. Sobald sie losfahren, wetten sie darauf, dass es bald einen Unfall geben wird. Ein todsicheres Gewinnsystem. Eine absolute Win-Win-Situation. Das ist Wall Street, meine Herren, hereinspaziert. Stancy und Oaks planen, ein brandneues Risikopapier an die Börse zu geben. Und jetzt passen Sie mal auf. Sie wetten damit auf Naturkatastrophen und die Zahlen der Todesopfer. Jawohl. Das Zertifikat heißt Natural Chance Hold'em. Ein toller Titel, den wir an den Dow Jones Index koppeln. Wir bündeln da noch nach Bedarf das schottische Witwenkassenpapier und ein paar Ölbohrungslizenzzertifikate mit hinein. Das Ganze läuft über die Parki Bank of Lahore in London als Fall Down Share über Tokio in den Asienraum hinüber. Verstehen Sie? Einmal in Tokio ist der Sprung nach Frankfurt und Paris ein Kinderspiel. Ideal wäre hier das deutsche Sparkassensystem. Das klingt seriös genug, um hier und da auch noch unsere Swap Cleaning Power Derivate kräftig reinzumischen. Als Aktie getarnt, taucht der ganze Zauber am Ende wieder in Wall Street auf. Unsere Bank of Caribbean hat da schon die seriösesten Aktien vorbereitet. Ein paar Industriewerte, Chemie- und Pharmasachen, Rüstungswerte machen sich auch immer sehr gut. Unsere Broker in New York werden sich die Finger danach lecken. Fallen für sie doch einige dicke Kuchenstücke ab. Wir können so die Emissionen als staatlich geförderte Investmentpapiere zu 100% Verlust abschreiben. Steuerfrei natürlich. Ehe die das gemerkt haben, klingeln einige Milliarden in unseren Kassen auf den Bahamas. So, und jetzt ruft die Sekretärin rein. Und dann lass den Champagner und die Nutten kommen. Griechenland wird gerade von den Vampiren der internationalen Hochfinanz ausgesaugt wie eine Milchkuh, die in einen mit Piranhas verseuchten Fluss gestürzt ist. Die Kanzlerin ist entsetzt. Was? Für jeden Euro, den wir geben, nehmen die Hedgefonds erst einmal 90 Cent weg? Aber das ist doch Wahnsinn! Yes, gibt der aus Washington angereiste Finanzberater des IWF zurück. Aber so ist nun einmal der good old capitalism. Aber das ist doch wahr. Und es gibt Verträge. Yes. Die hat die griechische Regierung unterschrieben, jawohl. 500 Seiten kleingedrucktes auf Englisch. Aber das ist doch wahr. Gerichtsstand auf den Cayman-Inseln. Hat sich natürlich kein Schwein jemals durchgelesen. That's business. Aber das ist doch wahr. Fröhlich rülpst er in die hohle Hand und blickt frech auf die europäische Delegation. Niemand im Raum weiß, dass er sich selbst einen kleinen Spekulationsfonds mit Sitz auf den Marshallinseln zugelegt hat, von wo er sich mit seinen gepumpten Millionen an die todkranke Griechenland-Kuh mit angesaugt hat. Das läuft über einen Strohmann, sein Schwager in Boston. Aber das ist doch Wahnsinn! Nennen Sie es absurd, nennen Sie es ungerecht, ja, nennen Sie es meinetwegen unmoralisch oder was Sie wollen. Aber alle Beteiligten haben Verträge unterschrieben. Die Gesetze sind durch die Parlamente gegangen. Alles ist bindend. Und wir haben verdammt gute Anwälte. New Yorker Staranwälte, Dutzende, ach was, Hunderte. Das ist moderner Finanzimperialismus. Das ist Krieg, eine Art Gaskrieg gegen das ehrliche Geld. Krieg gegen das Geld, an das die Leute noch glauben. Sollen doch ihre Inseln verkaufen, haben ja genug davon. Bestechung. Sie behaupten, dass die Verträge durch Bestechung zustande gekommen seien. Aber meine Damen und Herren, wir bestechen nicht. Wir machen ab und zu kleine Geschenke. Extrablatt! Extrablatt! Krieg an den Finanzmärkten! Wir bestechen nicht. Wir machen ab und zu kleine Geschenke. Die Eurozone steht kurz vor dem Kollaps. Spekulanten attackieren die griechischen Staatsverschuldungen. Der Euro ist in Gefahr. Welches Land kommt als nächstes dran? Irland? Portugal? Spanien? Ja, Spanien! Die Welt, ein globales Casino für die Reichen und Superreichen. Hereinspaziert! Selbst Putzfrauen und das Dienstpersonal sollten ein paar Dollar riskieren. Wir haben im Keller ein Armen-Casino für sie eingerichtet. Welcome to the world's greatest gamble show! Naja, der Trick mit den Leerkäufen ist ja uralt. Das ist Poker. Eines der klassischen Börsenbetrugsmanöver, wenn Sie mich fragen. Was mich wundert ist, dass die Regierungen das erst jetzt verbieten wollen. Nepper-Schlepper-Bauernfänger. John Lamert, Börsenmarder. Auch Johnny der Bündler genannt. Denn er bündelt faule und gesunde Papiere so geschickt zusammen, dass diese wiederum neue Derivate abwerfen, die er als Hochzinspapiere platziert. Und ohne einen Pfennig Eigenkapital. Genial, oder? Wem schlagen wir als nächstes die Fresse ein? Aber das ist doch Wahnsinn! Wem dürfen wir als nächstes die Fresse einschlagen? Nur noch der Staatsbankrott. Welcome to Global Las Vegas! Schöne Schweinerei! Ja, sie schmieren den Spaniern Scheiße an die Jacke und schreien dann ganz laut, ihr geht, stinken die Spanier aber. Und jedes Mal, wenn sie ihn nach der Uhrzeit fragen, kassiert er. Außerdem gibt er meistens eine falsche Uhrzeit. Okay, that's business. That's good old fucking capitalism. 12 Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Ja. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la UFA Fabrik, un bastión muy conocido de la izquierda alemana, y estamos con el fundador, uno de los fundadores, el gran del proyecto, Yupi, y le vamos a hacer, bueno, Dedi le va a hacer unas cuantas preguntas. Gracias, Pilar. Pues, Yupi, ¿bist du bereit für die erste Frage? Hola. Ich sehe, du kannst auch gut Spanisch, Yupi. Ja, sag mal, Yupi, von den Anfängen bis heute, es begann mit scheißegal, dann kamen wir auf illegal, halblegal, ganz legal. Die Uferfabrik, ein Sieg der kreativen Spaßguerilla. Mein Gott, Berlin konnte sich immer freuen, weil eins musste man wissen in dieser Stadt. Wenn mich heute jemand fragt, was warst denn du in deinem früheren Leben, wo jeder irgendwo so ein Pharao war oder eine Königin oder sowas? Da sage ich immer, ach, ich glaube, ich war Trümmerfrau in Berlin gewesen. Weil eins muss man ja auch wissen in der Stadt. Man konnte ja nicht jeden Tag rumlaufen und sagen, oh, ich habe so eine scheiß Laune, also diese Mauer macht mir immer so eine scheiß Laune, sondern wir haben was entwickelt. Wir haben Kultur entwickelt in jedem Hinterhof, in jedem Keller, überall. Und so konnten wir über die Straße laufen, ob da eine Mauer war oder nicht, und hatten einfach jeden Tag gute Laune. Und da kann man nicht jemandem sagen, hier hast du 1 Milliarde Euro und hopp, hopp, zack, zack, eine gute Idee. Wer hat dann eine gute Idee? Eine gute Idee hat man nur, weil man Bock hat, eine gute Idee zu haben und was zu machen damit. Und deshalb ist Berlin eigentlich, also gerade auch West-Berlin, wie ein Biotop unter den Kulturlandschaften dieser Erde. Und seit die Mauer weg ist, merkt man mal, was für Komplexe die ganzen Westdeutschen gegenüber Berlin haben. Und man muss aufpassen, dass die uns nicht so nach und nach alles Gute hier zerstören. Das wäre schade für Deutschland. Und die Ostdeutschen, Juppi, spürst du einen gewissen Einfluss nach der Maueröffnung von ostdeutschen Mitbürgern und Mitbürgerinnen? Ich habe immer viele gute Freunde, auch ob aus Potsdam, aus Ost-Berlin oder aus Zittau oder sonst woher. Und ich bin immer rübergegangen damals und habe gesagt, Mensch Leute, Donnerwetter, wir sind ja hier ein Riesenstückchen größer geworden und ihr müsst rüberkommen ins KDW und sagen, mein Gott, ist ja alles uns hier jetzt, du, also super alles. Und man muss dort eben alles positiv sehen. Was soll man sonst dazu sagen? Die politischen Ansprüche, wie auch der damaligen Zeit, Hausbesetzungen, freies Leben, selbstbestimmtes Leben, Leben frei von politischen Zwängen. Was ist geblieben nach so vielen Jahren? Einmal ist das, konnte es nur in West-Berlin geben. Keine andere Stadt in Westdeutschland hätte so einen Geist entwickeln können wie wir hier in der Stadt. Und auch alle anderen, die dort Bürgermeister geworden sind, sind ja auch nur Bürgermeister geworden, weil sie jahrelang in Berlin waren. Dann kamen sie in deine Stadt zurück. Oh ey, der Berliner ist wieder da. Na klar kann der Bürgermeister werden, der muss ja wahnsinnig intelligent sein. Der war doch jahrelang in Berlin gewesen. Und so sind die alle Bürgermeister geworden. Und deshalb muss man das Positive in der Stadt sehen. Und wir sind uns auch weiter entwickeln. Wir müssen jetzt mit all denen klarkommen. Und wir waren ja immer international. Also auch seit die Alliierten hier weg sind, hat man gedacht, na hoffentlich kann ja jetzt nicht mal was schief gehen. Aber wir sind ja weiter international. Man kann sich auch freuen darüber. Und deshalb geht das auch. Also wenn wir ein paar schlaue Leute auch noch hier in die Stadt bekommen, also auch von woanders her, die uns hier nicht was zerstören, wird es auch immer super gut weitergehen. Da kann man sich immer freuen, wenn jemand in Berlin war oder aus Berlin kommt. Berlin 1979, Juppi. Und Berlin heute, wenn man vergleicht. Damals Mauerstadt, linke Utopien, Aufbruchsstimmung. Heute vielleicht auch eher. Ein Albtraum ist wahr geworden, die Globalisierung, neue Kriege. Wie siehst du das? Auf uns Berliner hier bezogen. Wir können uns ja freuen hier in Berlin. Und wir haben ja auch bei der Fußball-WM gesehen, also ich muss echt sagen, kein anderes Land auf der Welt hätte das besser machen können, als wie das hier in Deutschland war und insbesondere hier in Berlin. Wenn man sich mal überlegt, wie das auf der Fanmeile war, da waren 1 Million Leute. Und wenn ich bin ja in Trier geboren, das sind ja 100.000 Menschen, da denke ich ja, Mensch, da ist ja 10-mal Trier. Keiner hat eine über die Rübe gekriegt, alles ist friedlich verlaufen. Die Deutschen haben hervorragend Fußball gespielt, kann man ja auch sagen. Und wir sind uns eigentlich immer so am Weiterentwickeln. Wir sind nicht da stehen geblieben, wo wir früher angefangen haben. Wir haben uns ja auch weiterentwickelt. Und das konnte eigentlich auch nur hier in Berlin passieren. Ich glaube, in keiner anderen Stadt der Welt hätte das so gut gemacht werden können, wie das hier in Berlin passiert ist. Auch mit uns. Bei uns ist ja Demokratie, also bei uns haben ja sogar noch Minderheiten eine Chance. Also und bei uns kann ja auch Demokratie ohne Colt und gibt es ja trotzdem eine Demokratie. Da muss man ja nicht mit einem gleich mit dem Leben drohen. Und das haben wir hier auch wunderbar üben können. Also wir leben hier mit vielen Leuten, hier arbeiten heute 200 Leute. Wir backen super tolles Brot. Wir haben hier eine freie Schule, wir haben einen kleinen Bauernhof, damit man auch noch weiß, wie so Ponys, Schweine und Gänse und Enten hier und Hühner in so einer Stadt aussehen und Kinder nicht gleich Angst vor sowas haben. Also da haben wir uns auf allen Ebenen, was die Welt so ausmacht, immer viel Mühe gegeben und immer das Beste für uns rausgeholt. Und für alle, die herkommen, egal wo die herkommen, auch aus Barcelona. Wir freuen uns immer. Danke für das Kompliment, Juppi. Fußball-WM 06, ein Meer von Deutschland fahren, Albtraum oder Party? Ich fand das unheimlich toll. Und ich fand das auch mal toll, mal wieder so viele Deutschlandfahnen irgendwo zu sehen und auch mit so herzlich zu sehen. Und es ist so, wenn ich irgendwo Welt bin und ich war in vielen Ländern der Welt gewesen und jedes Mal denke ich, mein Gott, wir sind ja ganz schön weit entwickelt hier in Deutschland und muss aber leider feststellen, dass viele das vergessen haben. Und deshalb fand ich das auch gut, dass der Klinsmann zum Beispiel hier Bundestrainer war, weil der auch bei diesen ganzen alten Säcken, die auch immer noch hier rumwirken, auch gut aufgeräumt hat. Notfalls hätte er auch mal irgendeinen Präsidenten nach Hause tragen können, dem hat es ja nicht der Arzt verboten, damit er nicht beim Training noch zuguckt und die Leute abtönt. Ja. Und ich habe auch ein tolles Lied gemacht, Deutschland ist okay. Und ich kann euch auch mal so eine wunderbare CD mitgeben. Und da kann man auch mal in Spanien also super nette, hervorragende, positive deutsche Musik hören. Juppi, die kommt im Radio, die bringe ich direkt, startet direkt der Newcomer der Woche. Das geht direkt auf Nummer 1 in der Niemandsland-Hitparade. Das freut mich. Also gerade in Barcelona. Ich habe auch schon mal gespielt im Mercado de Flores und ich weiß, wie Barcelona ist. Und man guckt ja nicht nur Fußball, sondern man kennt auch die Menschen, die aus Barcelona kommen und ich freue mich auch, dass ich überhaupt mal bei so einem Radio bin, was in Barcelona zu Hause ist. Die UFA ist ja auch vielleicht eine Art Lebenswerk von dir, Juppi. Stolz oder Überdruss? Mein Gott, wenn man an was Richtigem arbeitet, dann geht man ja immer bis an seine Grenzen. Und dann hat man überhaupt gar keine Zeit, über sowas nachzudenken, weil man ja bei dem nächsten Problem denkt, ach mein Gott, wie kriege ich den nächsten Tag bewältigt und so weiter. Und ich glaube, jemand, der so stolz sein kann und alles vergisst, was er eigentlich gemacht hat, der ist eher von der Industrie gemacht. Und die machen dich ganz nach oben und wenn sie dich nicht mehr brauchen, schmeißen sie dich morgen mit dem Kopf oder den nächsten Heizkörper. Und das kann ja hier bei uns Gott sei Dank nicht passieren. Ja, hört sich auch lustig an, aber so sieht die Welt nun mal aus. Und man muss das aber auch alles positiv machen. Eine andere Chance haben wir nicht. Also so oft leben wir auch nicht hier auf dieser Welt, ob das in Deutschland ist oder in Spanien. Empfindest du es manchmal als lästig, so eine Art Promi zu sein? Ich bin ja hier zu Hause und ich lebe ja hier sogar immer mit vielen Menschen zusammen. Und ich weiß gar nicht, was das ist. Jemand, der in so einer Welt lebt und vielleicht auch sonst vielleicht nichts Vernünftiges gemacht hat. Und wenn ich manchmal sehe, wie hier in manchen Talkshows, im Fernsehen und so weiter, Leute hochgehalten werden, frage ich mich, wie die da überhaupt hinkommen. Und ich gucke mich nach Menschen um, die hier leben, die hier jeden Tag ihre Arbeit machen und jeden Tag wissen, was man machen muss, damit es einem überhaupt gut geht und man gute Laune hat. Und dann kann man nicht einfach so locker stolz sein und sich freuen, dass man prominent ist. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, sondern das ist mein Alltag. Und ich gebe mir jeden Tag die gleiche Mühe. Wenn ich aufstehe, freue ich mich auf den Tag, dass ich den mal wieder super gut bewältigen kann. Und gebe mir auch alle Mühe und freue mich über die Leute, die ich kennenlerne. Und sogar manche Idioten sind über uns zu netten Leuten geworden. Also da habe ich hart dran gearbeitet, muss ich schon mal mir wirklich sagen. Also auch manche, die im Rathaus Schöneberg damals noch gesessen haben, als die Mauer gab und als die Rechtesten der Rechten seit 1945 im Rathaus waren, nachdem ich mich mit denen unterhalten hatte, hat man mir gesagt, ja mein Gott, was hast denn du mit dem gemacht? Ja, sag ich, ja, was ist denn? Denke, die gehen mir hier schon einen Hitchcock-Film unterschmuggeln, haben den um die Ecke gebracht und wollen mir hier die Leiche andrehen. Da sage ich, nein, was ist denn? Ja, der ist so positiv. Ja, da sind wir seit 5 Jahren dran am Arbeiten. Was hast denn du dem gesagt? Aber man muss auch mit jedem, egal auch welche Politik einer macht, jeder macht Scheiße und was Gutes. Aber ich kann nicht immer bei Menschen sagen, Scheiße, Scheiße, Scheiße, dann wird der nachher mit Scheiße beerdigt. So kann man nichts Vernünftiges auf der Welt machen. Ich habe immer zu jedem gesagt, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Ja, oh ja, Jobby, oh ja, verstehe dich, ja, nein, Entschuldigung auch. Ich weiß, dass ich das besser machen kann. Und so muss immer jeder, der auf der Welt ist, egal wer das ist, egal was er gemacht hat, jeder muss eine neue Chance bekommen. Und wenn jeder eine neue Chance bekommt, dann hat er auch einen Grund, was Gutes zu machen. Sonst kann einer nie mehr was Gutes machen. Wenn er keine Chance mehr kriegt, dann ist das vorbei. Und also, gebt jedem eine gute Chance. Das ist die beste Chance, die wir auch alle haben. Juppi, ich weiß, damals hast du eine Hundenummer gemacht im Uferkurs, im Varieté. Was ist mit den Hunden geworden? Ich habe eine gemischte Raubtiernummer gemacht mit 2 Hunden und 2 Polizisten. Und das war auch eine sehr lustige Nummer. Und ein Hund wird ja nun mal nicht so alt. Und ich habe jetzt einen neuen Hund, Willi Wedig, heißt wie ein Professor von der FU für Volkswirtschaft. Dem gleichen eine SMS geschrieben, du bist in die ewigen Jagdgründe eingegangen, Willi. Ich habe meinen Hund nach dir benannt. Er kam jetzt schon öfter gucken. Und er ist auch ein super toller Hund, ein Jack Russell. Auch die Kinder lieben den alle. Und mit ihm mache ich was im Kinderprogramm, weil wir auch irgendwann angefangen haben, weil Künstler werden auch alt, nicht nur Hunde. Und man muss sich dann auch um den Nachwuchs kümmern. Und wenn wir uns mal mehr um unseren Nachwuchs kümmern würden, würde das alles schon mal viel besser aussehen auf der Welt. Und deshalb habe ich das vor über 20 Jahren angefangen, weil sonst schreit die Gesellschaft ab ins Gefängnis oder die Gesellschaft kann schreien, ach wunderbar, Zugabe, so könnte die Welt aussehen, wenn wir die richtigen Angebote an unsere Jugendlichen machen. Also. Aber wenn man Juppi hier so sitzen sieht, dann denkt man, der Mann sieht topfit aus, schlank, sportlich. Juppi, spielst du eigentlich noch Fußball? Ja klar, ich habe fast 50 Jahre bei Hansa 07 in der 3. Mannschaft gespielt. Da sind wir noch aufgestiegen in die Verbandsliga. Und jetzt spiele ich mal hier und da noch in der Hans-Rosenthal-Elf bei Tennis Borussia oder hier mit unseren Kindern, damit die auch mal wieder Deutschland sich ein bisschen da entwickeln kann, fußballerisch. Ich habe heute noch eine kleine Show gemacht hier, wo früher Blau-Weiß war, damit unsere Kinder jetzt da ins Training reingehen. Könnte ja Blau-Weiß auch mal wieder in die Bundesliga aufsteigen. Die Chance hätten sie jetzt, haben ja gute neue Leute. Also hier welche aus der Uferfabrik. Zwar erst 11 Jahre, aber der Mensch wird älter und schlauer. Und wie will man sich sonst fit halten hier in der Welt? Und wir haben ja früher nichts anderes gelernt als Fußball spielen oder Tischtennis. Ein Wunsch für die Zukunft, Juppi. Erstmal für dich persönlich, für die Uferfabrik, für Berlin und für die Welt. Mein Gott, dass wir uns friedlich, mit guter Laune und mit viel Kultur weiterentwickeln. Weil Kultur ist das Einzige, wo man auf der Welt sich positiv weiterentwickeln kann. Wenn einer hinkommt und sagt, ey, wir sind die guten Demokratie und geht dann die armen Burschen, die schon im Gefängnis sitzen, sexuell massakrieren. Wer wird jemals glauben, dass das die Guten sind? Also Kultur ist das Einzige, wo man die Welt positiv verändern kann. Und deshalb hoffe ich, dass die Welt das besser versteht und ihren Spaß daran hat. Ich weiß ja, dass die Welt eigentlich hinter sowas her ist. Aber man muss auch mal wissen, wie wichtig das ist und das bisschen mehr helfen, nach vorne zu bringen. Fußball ist wunderbar, aber ohne Kultur kann man auf der Welt nie was Positives verändern. Das ist mein größter Wunsch, dass dieser Weg weitergeht und noch besser wird. Immer besser. Das Jingle. Radio Kontrabanda. Also, hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Niemandsland. Hey, DJ Attila, Alter, was machst du denn hier? Was los, Alter? Ah, dich kenn ich doch. Ey, komm, hier ist Polizei, Alter, komm schnell, lass abhauen, Da, hier, Taqueria Florian. Attila, lass uns reingehen, das ist die Taqueria Florian. Ja, okay, komm schnell, Alter, hier, ich ja. Stress gerade. Ja, sprich ein bisschen lauter, Attila, du. Taqueria Florian, eure Zähne kneifen in Kreuzberg. Sprich ein bisschen lauter. Voll Stress. Gut, wir gehen jetzt also mit DJ... Oh, scheiße, hast du mir auf den Schuh getreten, Attila. Wir gehen jetzt also mit DJ Attila hier in die Szene-Kneipe. DJ Attila, wie kommt es, dass du aus dem Moabit-Kiez dich hier rüber traust nach Kreuzberg? Ja, ich weiß auch nicht. Ich musste hier ein paar Geschäfte erledigen, ein paar Kumpels treffen, so. Ich bin ein busy man, ich mache viel Geld. Ich muss hier einfach ein paar Dinge abchecken, weißt du? Okay. Was ist das hier für eine Kneipe? Ist voll dreckig hier. Das ist sauber, das ist eine Szene-Kneipe, Attila, du. Fang dich gleich an zu nörgeln. Erste Frage, Attila, wenn ich dich schon mal hier reingekriegt habe. Dein neues Album, Attila, wie sieht's aus? Ja, mein neues Album heißt Hundeausbildung. Das ist der fresheste Shit überhaupt, man musst du dir reinziehen, aber nicht runterladen oder, keine Ahnung, geht in den Laden, klaut Zeug. Der Krassmann, weil da krieg ich noch Kohle. Ist fresheste Beats, 16 Song, Ghetto-Sound von der Straße für die Straße, alles dabei für jeden Geschmack. Okay, Attila, wenn ich dich schon mal hier am Mikro habe, was macht die Gangster-Rap-Szene in Moabit? Die Gangster-Rap-Szene, Mann, ich bin der Boss von alle Gangster. Ich bin Chef, ich bin Boss, ich bin keine Ahnung, Mann. Aber alle anderen sind Abkacker, also ihr hört nur mich, ja. Deine Impression, Attila, über diese Szene-Kneipe, da sitzt hier am Nebentisch sitzt ein Hippie mit langen Haaren und Bart. Eine kleine Bewertung. Geh mal Friseurladen. Gut, Attila, ich sehe gerade, du trägst diese Nike-Free-Schuhe. Was bedeuten diese Schuhe, sagen wir mal, innerhalb der Szene, soziologisch und kulturell? Wie sollen wir diese Schuhe interpretieren? Und wie reagiert die Umwelt auf deine Schuhe? Erstmal, meine Schuhe sind das Beste, was es gibt. Also, ich erkläre jetzt mal. Da drauf sind Streifen, Mann. Und die Streifen haben verschiedene Farben. Rot heißt Chef, Mann. Deswegen habe ich Rot. Grün heißt so Mittel-Halb-Gangster, so, weißt du? So Leute, die meine Schuhe angucken dürfen, weißt du? Und dann gibt es auch noch Gelb. Übelster Abfucker, letzter Dreck, Mann. Müssen meine Schuhe putzen, aber dürfen sie nicht angucken. Attila, bist du heute schon mal überfallen worden hier im Kiez? Nein, mich überfällt keiner, ich überfalle andere. Ich habe heute schon 5 Handytaschen und alles abgezogen. Wo trefft ihr euch? Eigentlich immer da, wo kein Polizei ist. Und die Kneipe hier, habt ihr auch Szene-Kneipen, wo ihr euch trefft, in Moabit? Nein, nur Szene-Wohnungen von Kumpels. Und wie findest du die Atmosphäre hier in der Taqueria Florian, deine Szene-Kneipe in Kreuzberg? Ja, Musik scheiße, Aussehen scheiße, Getränke scheiße, alles scheiße, Mann. Ja, muss man zu mir kommen, rauchen wir ein Shisha, trinken ein bisschen was Leckeres, rauchen ordentlich gutes Ganja, alles gut, Mann. Ja, und die Leute hier, die hier so sitzen, am Nebentisch sitzt immer noch der Hippie, der kaut dann Keks und trinkt seinen Kaffee und liest die Fußballwoche oder was? Sport oder was? Ja, wie findest du den? Wie findest du solche Leute? Ich meine, die gibt's ja auch hier in Kreuzberg. Ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, Mann. Das traust du dich nicht, was zu sagen, ne? Ja, ich schwöre, er hat voll das fette Messer dabei, Mann. Was soll ich sagen bei sowas? Er sticht mich noch ab, ich hab meinen Bodyguard nicht dabei. Oh, Attila, Mist, ich glaube, der alte Hippie guckt. Hat die Klappe, Frichtchen. Siehst du? Was können wir dem antworten? Schnell gehen, Mann. Los, komm, lass gehen, Mann. Komm hier ab, du. Das wird brenzlig. Ja, es wird echt heiß hier, ey. Taqueria Florian, eure Szene-Kneipe in Kreuzberg. Ey. Ey, voila, dieser Typ da, Mann, mit das gelbe Hemd, ey, und der Sonnenbrille, er schüttet mir 5 Euro. Ich, dieser Hund, Alter, ich geh hin, Schlangen, Alter. Ja, gut, tschüss, Attila, mach's gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das harte Leben eines DJ, eines Gangster-Rap-Manns hier in Berlin, in Kreuzberg. Wir haben gesehen, immer auf der Flucht, immer auf der Straße, alte Hippies beschimpfen ihn, Normalbürger stellen ihm nach. Leute schulden ihm Geld, immer unterwegs. Aha. Yo, yo. Ey. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. Wir genießen den Abend und die coole Musik. Lass uns heute reagieren, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. So muss es immer sein. Wir genießen den Abend und die coole Musik. Was uns heute regiert, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. Heute Nacht sind da ein Zahl Vibes angesagt. Ich vergess meinen Stress und die Belastungen vom Tag. Alle sind wie sie sind und jeder macht, was er mag. Denn heute Abend sind hier keine Masken gefragt. Mr. Selector gibt uns die fettesten Tunes. Wir brauchen Bässe in den Schuhen und ne Selection, die Boom. Wir sind heute Abend einfach obergut drauf. Also dreh die Musik auf und zwar richtig laut. So muss es immer sein. Wir genießen den Abend und die gute Musik. Was uns heute regiert, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. So muss es immer sein. Wir genießen den Abend und die coole Musik. Was uns heute regiert, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. So müsst es immer sein. Langsam wird es heiß hier drin. Ich bestelle mir gleich ein Drink. Dann geht's wieder zum Speaker, da andere Ecken zu leise sind. Vom Straßen bis zum reichen Wind. Jeder hat nur eins im Sinn. Party und locker machen, da steif nix bringt. Endlich mal ein Dance, der so richtig abgeht. Und der Sound, der auflegt, kommt mit dicken Doppelbass. Keinen Platz für irgendjemand, der im Herzen Hass trägt. Und hier ist es egal, wer in welcher Stadt lebt. So muss es immer sein. Wir genießen den Abend und die gute Musik. Was uns heute regiert, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. So muss es immer sein. Wir genießen den Abend und die coole Musik. Was uns heute regiert, das sind nur die Vibes. Und du bist für sie dankbar, weil du sie so liebst. Oh, heute Nacht finde ich echt kein Ende. Alle, die mich fühlen, zeigt mir jetzt 2 Hände. Du Trend und jeder macht, was er mag. Denn heute Abend sind hier keine Masken gefragt. Ey, Mr. Selector, gib uns die fettesten Schuhe. Wir brauchen Bässe in den Schuhen und eine Selection, die boomt. Was hab ich auf dieser miesen Party verloren? Fiese Fratzen und der Wein ist vergoren. Und die ganze Zeit lieg ich meinem Gott in den Ohren. Wenn du gnädig bist, werde ich nicht hier wiedergeboren. Jetzt ist Schluss, hab ich erkannt, nahm beide Beine in die Hand. 100 Meter Weltrekord, so schnell wie ich verschwand. Gelassen und entspannt ging ich durch die Nacht. Doch ich war nicht müde, denn irgendein Krach hielt mich wach. Was hier Geräusche macht, fing ich mich an zu fragen. Ein Blubbern, mir wird schlecht, mein Magen. Den ganzen Tag hab ich's vergessen, den ganzen Tag noch nichts gegessen. Plötzlich schreit das Tier in mir, fressen. Skrupellos, ohne Gewissen, die Augen rot und aufgerissen. Hätte ich alles, was mir in die Quere kommt, totgebissen. Doch, buh, alles zu, hab überlegt, ob ich was aufbrech. Doch so richtig das Tier war ich nun auch nicht. Plötzlich seh ich ein Licht vom Weiten. Ich trau meinen Augen nicht, weil ich schon ziemlich breit bin. Eine Imbissbude mitten in der Stadt, die mir nach Mitternacht noch Mittag macht. Ich kenn die Bude schon seit Jahren und sie war immer dicht. Doch diese Nacht nicht und das rettet mich. Ich bestell mir ne Pommes, ne ganz, ganz große. Ich will Ketchup, doch der Typ meint, dass er die beste Soße in der ganzen Stadt macht. Und wenn ich sie probiert hab, will ich bestimmt noch Nachschlag. Mich beschleicht das Gefühl, der Typ tickt nicht richtig. Und ich denk mir, ne, dieser Typ vergiftet mich nicht. Ich sag, guter Mann, ihre Soße will ich nicht. Wenn ich sie verbilligt krieg, ein Schlag ins Gesicht ist das für ihn gewesen. Denn sichtlich geknickt stellt er sie unter den Tresen. Und plötzlich packt mich mein schlechtes Gewissen. Vielleicht hätte ich seine Soße doch probieren müssen. Denn jemals wieder da zu essen, muss keiner von euch hoffen. Diese Bude hat ihn nie wieder offen. Ich treibe ja nicht wirklich Sport, doch hin und wieder ist mir morgens langweilig. Und dann eile ich über den öffentlichen Trimmpfad für studentenermäßigte 2,50 Mark ins städtische Schwimmbad. Es war wieder Schulsport, was ich ja erschreckend fand, und so schwamm ich keine Bahn, sondern stand halt am Beckenrand und versuchte zu erahnen, ob der Sechsklässler mit den langen Haaren auf der Bank da wohl krank war. Ich hätt's gern gewusst, doch dann hab ich's gesehen. Auf seiner Brust prangte ein fleischig rosa und sicher juckendes Ekzem. Mir wurde klar, warum er wohl nicht am Schwimmunterricht teilnahm, denn die Lehrerin sagte, das wäre nicht heilsam für seine Hautkrankheit, und da guckte er ganz mitgenommen. Ich glaube, er wäre wohl gerne mitgeschwommen, und so saß er ohne Spaß da und war, glaube ich, ziemlich traurig. Und ich schaue mich so um, wonach er denn so gegiert hat, und schnall, dass er wohl den Lehrkörper im Visier hat. Er sah dem Kommandoengel zu, wie sie in ihre Triller pfiff, während er sich so ganz unauffällig an seinen Piller griff. Und wieder mal von Brustschwimmen und Kraulen von ihr, nee, mit ihr nur träumte so. Und schon wieder Sport versäumte. Er war so verliebt in sie, doch sie nicht in ihn, wie mir schien. Sie wird wohl nie erfahren, wie es im Innern von ihm aussieht, denkt er sich sicher abends, wenn er sich auszieht. Eine Sportart als Mordtat, und so hofft er deshalb ja auf Basketball im nächsten Halbjahr. ging so. Ich hing so tierisch angetrunken in einer dieser irischen Spelunken. Trank mindestens mein 17. Guinness. Ich schätze, dass da wohl Alkohol drin ist. Ja, sonderbares Paar an der Bar, beide vielleicht 50 Jahre. Mit Verlaub, ich glaub, er war ein Kloschar. Sah verwegen aus, sie dagegen mausgrau. Eine Hausfrau mit ihrem heimlichen Liebhaber. Wunderbar, aber innig. Nichts hätte sie gestört, denn sie flirten wie Liz Taylor und Richard Burton. Und ich schrieb im Stillen das Drehbuch für ihren Liebesfilm. Beide hat das Schicksal x-mal ausgetrickst. Das kannst du wissen, wenn du hinter die Kulissen blickst. Ihr Gatte hatte sie verlassen. Sie hatte keinen blassen Schimmer, warum? Und lief immer im Zimmer herum. Das entbehrte jeder Logik. Schließlich hatte sie studiert Pädagogik. Doch eines Tages drang eine schöne Melodie an ihr Ohr und jemand sang Let it be, let it be, let it be. Ein Nicht-Sesshafter spielte bei Zeiten den Refrain dieses Titels der Beatles auf zwei Seiten seiner Gitarre. Er war ein alter Matrose und er ging auf sie zu in seiner blauen Latzhose. Beide waren elektrisiert wie die Zitterrochen. Sie wollte ihm gleich was zu Mittag kochen. Jetzt sind sie nicht mehr ledig und in den Flitterwochen. Doch nicht in Venedig, sondern in Hamburg im Shamrock. Ich wache auf 5 Uhr, ich kann nicht mehr schlafen. Hab Probleme, die mich schon so lange plagen. Die Sonne blinzelt durch die Jalousien, als wolle sie mir meine größten Sorgen entziehen. Gehe raus, betrete menschenleere Straßen. Alles schweigt, doch ich hör die Stadt sagen: Heute werde ich dich durch den Tag tragen. Frag nicht warum, denn du wirst es schon erraten. Das ist ein besonderer Tag. Lass die Welt sich drehen, wie sie mag. Ich lasse einfach los, denn ich hab keine Ängste, keine Sorgen, nur was für ein Tag. Alles, was ist, ist nur eine Frage der Sicht. Öffne das Fenster und schau in die Welt. Heute ist es besonders, wie gut sie mir gefällt. Sorgen verblassen, wie Seifenblasen. Fliegen meine Träume durch die Seitenstraßen. Die Einsamkeit ist vorbei und ich fühl mich wieder frei. Das ist ein besonderer Tag. Lass die Welt sich drehen, wie sie mag. Ich lasse einfach los, denn ich hab keine Ängste, keine Sorgen, nur was für ein Traum. Warum kann nicht jeder Heute fühl ich mich groß, morgen wieder klein. Heute kann ich alles erreichen, warum muss ich morgen wieder der Alte sein? Und ich liebe diesen einfachen Flow und brauche heute nicht fragen, wieso. Ich will nur hier sein und nie mehr woanders, no. Denn das ist ein besonderer Tag, das ist ein besonderer Tag.